Die Dorfschönheit. Meine Damen und Herren, während Peter hier klickt, wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, Mahlzeit, moin moin, was geht? Gute Nacht. Grüß dich Peter, ich freue mich, dass du wieder bei mir bist und das ist halt einfach, ich freue mich, wie Sau. Ich habe es wieder mal geschafft, wie danke, Sau. Danke. Ich habe den Weg wieder gefunden, ja. Das vergisst man nicht so leicht, das ist wie Fahrradfahren. Den Weg kann man sich schon mal merken. Ja. Bloß, dass du immer mit dem Auto kommst. Das stimmt. Obwohl das ein 10 Minuten Lauf, 10 Minuten Fußweg wäre eigentlich. Ja. Ja. Theoretisch ja. Wäre es möglich. Aber praktisch. Aber es gibt Dinge. Die sehen anders aus. Das ist eben, es gibt manchmal so höhere Mächte, die haben da so ein Buch und schreiben da sowas rein und dann kontrollieren sie mich einfach und sagen, hier, ey, steig in das Auto und fahr da jetzt hin. Und bring dich nicht um dabei, bitte. Das ist das Life Note. Das Life Note. Das Light Note. Light Note. Yo, Peter, was gibt's Neues? Yo, Robert, moin. Soll ich hip erst mal anfangen? Yeah, yeah. Crazy Dude. Jump Cut. Bei mir nicht ganz so viel. Es war was für ein Downer. Richtig Downer, gell? Bei mir nicht so viel. Neulich war Fasching. Geil. Ey, und, du alter Basti. Was denn? Ich wollte zum Wagen 11 kommen. Ne, 10. 10. Hm? Und du warst da gerade nicht da. Ich stand daneben und du warst nicht da. Da muss man dazu sagen, wir haben beide am Faschingsumzug teilgenommen, bei unterschiedlichen Organisationen. Peter bei seinem Arbeitgeber und ich bei unserem Jugendclub unserer Wahl, wo wir immer proben, wo unser Proberaum ist. Ich darf aber dieses Jahr, das letzte Jahr, dann darf ich nicht mehr hingehen. Dann wirst du rausgeschmissen. Dann bin ich zu alt. Da gibt's so eine unsichtbare Barriere, da kommst du nicht mehr rein. So. Wie so ein Fall. Zauber. So, wenn du zu alt bist. Es ist wie die Barriere vom Feuerkelt. Genau, ja. Kommst du nicht durch. Bloß umgedreht. Naja, jedenfalls, weißt du, warst echt an dem Wagen? Interessant. Ja, na, wir sind also diesmal am Bus. Es war ja Bus und davor war ja noch so ein bisschen. Mhm. Ja, der Dschungelbus. Genau, ja. Waren zwei Wagen quasi. Ja gut, wir sind diesmal ziemlich spät losgelaufen. Ja. Waren eigentlich kurz vorher da, bevor es losging und deswegen haben wir uns, glaube ich, dann auch nicht mehr angetroffen. Schade. Shit. Aber auf jeden Fall, ja. War es lustig, wie immer so der Faschingsumzug, muss ich sagen. Ja. Ich hatte dieses Jahr das Gefühl, es war gar nicht so viel los so ja, es war von den Leuten. Leer. Das stimmt. Ich denke, das lag auch daran, dass Ferienzeit war. Es kann erstmal damit zu tun gehabt haben und dann ist es jedes Jahr halt auch immer selbe. Ja, also das beste Thema war jetzt letztes Jahr Ghostbusters und jetzt gibt's einfach nichts Geiles mehr. Was ist das? Ach so, Rock-Legenden waren es. Manze hat es nochmal geändert, weil ich ja dann wieder keine Rock-Legende gemacht habe, sondern Legenden der Musik hat er es dann umgearbeitet. Er ist dann immer so inkonsequent und versteht die Ironie dahinter nicht. Hm. Ja, ich war Wolfgang Petri. Hast du mich überhaupt gesehen? Ja, wahrscheinlich bei Facebook. Ich habe ein Bild gesehen, ich glaube bei WhatsApp. Bei WhatsApp, genau. Und das ist schon ganz schön nice gewesen. Sah schon gut aus. Bei Facebook habe ich auch ein Gruppenbild gesehen, ja. Ja, stimmt. Hm. Ja, war schon lustig. War gut. Wir hatten ein paar coole Kostüme dabei. Hier so Gene Simmons von Kiss. Und so weiter. War schon richtig nice. Einige haben sich ganz schön Mühe gegeben. KMS kam als KMS. Legenden der Musik. Das ist so ein stadtinterner Rapper. Gangster-Rapper. KMS, King mit Schlagring. Heißt er so? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Also. KMS heißt King mit Schlagring. Okay. Netter Kerl. Und ja, ich Ich hatte an dem Abend noch ein Gig, aber dazu später mehr. Das gleich mal wieder zu droppen. Ja, bei mir, ich musste ja von Arbeit her dahin. Vom Arbeit her. Und wir hatten das Thema Dschungel. Und ich bin Hitler. Ich hab's mir dann relativ einfach gemacht. Und hab einfach so ein Kostüm gekauft, was ich zufällig im Kaufland gesehen habe. Und das war wie so eine, ja, so ein Aufsitzkostüm nennt sich das. Also das ist so eine Hose. Und das sieht dann so aus, da habe ich dann so falsche Beine dran und das sieht dann so aus, als würde ich reiten quasi auf einem Affen. Und es hat einfach dazu gepasst. Und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht, der Rest war ich sozusagen. Also habe mich dann nicht noch groß verkleidet. Nee. Das hat eigentlich auch gereicht. Auch mal gut. Genau, ja. Genug mit dem Fasching und Karneval hier. Weg damit. Nee, ich bin auch so ein bisschen Muffel, muss ich sagen. So was Fasching angeht, Karneval. Mag ich auch nicht. Ist alles nicht so meine Zeit. Obwohl ich ja dieses Jahr an 3 Veranstaltungen teilgenommen habe. Was heißt 3 Veranstaltungen? Freitag war Faschingswagen füttern, schmücken meine ich. Füttern. Dann war der Faschingsumzug Samstag. Hm. Dann hatte ich Samstagabend den Auftritt auf dem Bluesfasching. Oh. Und dann hatte ich am Dienstag auf Arbeit halt nochmal Fasching. Und dann hast du auch echt genug. Hm. Stimmt, das war ja bei mir auch noch am Dienstag. Hm. Ja, irgendwann reicht's dann auch mal. Wie war denn eigentlich der Auftritt? Wie sind da gelaufen? War da viel los? Also erstmal zum Setting. Ich war jetzt das erste Mal beim Bluesfasching. Ja. Warst du schon mal? Nee, ich war das noch gar nicht. Das ist in einer Tiefgarage unterhalb eines Hotels in unserer Heimatstadt. Und dort sind 3 Bühnen. Was heißt Bühnen? Das sind Paletten, auf denen, ist ja eigentlich egal, weil ich meine, in der Tiefgarage, die ist nicht sehr hoch, die ist maximale Deckenhöhe, wenn überhaupt 3 Meter mit Ach und Krach, und da kannst du keine Bühne hinstellen. So, und dann, es war halt, ich dachte, es wird übelst warm da drinnen. Aber war es zum Glück nicht, also das war echt okay, aber natürlich Rauch, wie immer. Also ich als Nichtraucher finde das immer ganz schön. Ja, man gewöhnt sich schnell dran, aber man fühlt sich am nächsten Morgen, wenn man aufgewacht hat, wie als hätte man 20 Bier getrunken, wenn man nicht Raucher ist und in so einer richtigen Raucherbar, Raucherkneipe. Das kenne ich, ja. Und da haben sie halt so 3 Bühnen und wir waren quasi auf der Newcomer-Bühne. Ich habe schon zu unserem Schlagzeuger Spaß und habe gesagt, du spielst auch seit 20 Jahren auf Newcomer-Bühnen. Ja, du hast recht. Und dazu muss man sagen, das Witzige ist, der Schlagzeuger ist schon seit Jahren im Geschäft, kann man sagen. Ist da mit Abstand der Älteste von uns. Schon viele Bands mit großgezogen, auch so ein bisschen ausgebildet, sag ich mal, so ein bisschen. Und eigentlich ein Veteran der Musik. Genau, nachdem er ausgestiegen ist, hat die Band einigermaßen Erfolg gekriegt. Ohne Scheiß. Also seine ehemalige Sängerin von dem Projekt vorher zum Beispiel, die ist jetzt eine relativ große Nummer in den Niederlanden und ist dort Musikerin und Sängerin und so eher so, naja, so easy listening Kram, so mit ist dann so sphärische Gesänge drüber, halt so mit so Kack eben. Ich glaube, das hat er mir auch schon mal gesagt. Übrigens die Tochter vom Zigeuner hier, vom Simpson Seifert. Zu mir hat er mal gesagt, warte, wir brauchen mal irgendeinen Decknamen. Er will oftmals nicht im Internet gezeigt werden, dann kriegt er mal einen Goofy-Kopf. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach mal Goofy oder Mr. G. Ja, Mr. G. Mr. G. Oder Matze. Nein, wir haben den Namen schon mal gesagt. Echt? Wir haben den Namen schon mal genannt im Podcast. Jetzt wissen Sie, dass dieser Matze der gleiche wie der letzte Matze ist. Egal. Egal. Gut, ich wollte ihn noch decken. vom Namen her. Vom Namigkeit her. Okay, nennen wir ihn Matze. L. Nennen wir ihn M. Mir. Also, Mir hat das auch schon mal zu mir gesagt und hat gemeint, hier, jeder, der mich kennt, irgendwie mit dem ich mal Musik gemacht habe, wird berühmt. Da habe ich gesagt, Matze, schön dich zu kennen. Ich fand ja meinen Auftritt damals nicht schlecht, wo der eine von Tumbling Dice gesagt hat, oh, der Matze. Das ist irre, gescheiterter Musiker. Super geil. Lustig. Aber dazu später mehr. Freunde. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, vom Bluesfasching. Genau. Es war super interessant. Also wir sind dann, wir sind gleich sofort abgeschmückt, den Wagen, weil das ist ja nicht der Wagen von dem Jugendclub, sondern von einem Gehwegbau-Tiefbauunternehmen aus Apolda. Mhm. Das hat den uns geliehen, da haben wir den schnell abgeschmückt. Dann sind wir in Verkleidung sofort zum Checken gefahren. Also haben erst noch in der Tomate den ganzen Kram eingeladen. Oder meistens machen wir mal Flugmodus an. Flugmodus, genau. Matt, hast du Flugmodus angemacht? Ich bin auf Flugmodus, ja. Oh. Und oh. Ich flieg. Und, oh. Ist und gar kein Hund. Zeig dir, falschen Moment habe ich. Und, die... Wir sind dann gleich in Kostüm, ja, und meine Sängerin als Gene Simmons von Kiss, ja. Dann kam noch unser Basser, der war auch noch dort, der war verkleidet, der ist nicht mitgelaufen, der stand nur am Straßenrand verkleidet, der hat sich mit seinem Freundeskreis, in, ja, so Schwarz-Weiß-Film haben die gemacht, haben so, so alte Klamotten angezogen. Und, er wollte sein Gesicht so ein bisschen grau machen, so weiß-gräulich, und er sah aus wie geblackfaced. Ich musste so lachen. Und dann haben wir gecheckt. Das ging alles so gut, ganz gut. Und wir hatten ja unseren Auftritt, aber nicht 18 Uhr oder so. Wir waren dann 18 Uhr fertig. Ja. Ihr wart spät dran, gell? Wir waren 23:45 dran. Drei Viertel zwölf waren wir dran. Mhm. Und ich bin dann nochmal 3 Stunden nach Hause gegangen. Um 21, ist ja nicht weit, um 21 Uhr haben wir uns dann zum Essen getroffen. Es gab ja Free Essen im Restaurant des Schlosshotels Apolda. Und da haben wir dann gefuttert. War alles super easy. Und dann haben wir da ein bisschen abgehangen und haben dann gespielt. Also es war echt, also mir hat es Spaß gemacht. Ne? 3/4-Stunden-Set, gell, du fängst an, fängt Spaß zu machen, machst du wieder auf. Das ist halt immer der Nachteil. Ja. Ne? Also die Leute haben uns ganz gut angenommen, finde ich. So, da waren natürlich auch ein paar ganz schön Verstrahlte dabei. Gell? Mhm. Ja, und auf einem Blues-Fasching, wo vorrangig Blues gespielt wird, hat man natürlich ein schlechteres Standing als so ein bisschen eine flottere, mainstreamige Funkband, die Red Hot Chili Peppers covert. Mhm. Am besten sind halt die Rufe immer, spielt mal was von Red Hot Chili Peppers. Also im Hintergrund, das ist ja mittlerweile ein Running Gag. Ja. Und ja, also die Leute sind gut abgegangen, haben auch mal geguckt, vorbeigeguckt und so. Zum allgemeinen, wie soll ich sagen, Ton, also Gefühl dort, ja, ist natürlich ganz schön abgeranzt, weil es ist ja wirklich mit schlechter Luft unten drin, aber vom musikalischen her, nach uns hat eine Band gespielt. Wie hießen die? Das war echt, der Typ sah echt grenzwertig aus. Zeig dir mal, das war der H.P. Baxter der Bluesmusik, wahrscheinlich. Der war so ein bisschen wie der Cowboy aus dem letztwöchigen Video. Also, ihr wisst, was ich meine. Podcast, aus der letzten Podcast. Weiber wollen immer das eine. Das ist übrigens meine Frau als Kurt Cobain. Ja, ein geiler Amp, ey. Das ist so lilanes Velour, so lilanes Filz, das ist richtig geil, der hat einen richtig geilen Clean Sound. Auf einmal kannst du ihn noch nicht verwenden. So, wo ist jetzt das Bild habe ich leider gelöscht, das hieß so Rudy Tuesdays oder irgendwie, der hat halt so eine H.P. Baxter Frisur gehabt, war so sehr, sehr stämmig, das war ein Amerikaner, war sehr, sehr stämmig. People! We need your help! Und so weiter. Übelste Sonnenbrille, es war so ein bisschen eine Mischung aus H.P. Baxter in brünett und fett und alt, oh Gott, noch Gott. Älter, und Neo, weil der hat auch solche Klamotten an, wie Neo. Aber die hatten du weißt, ich mag ja so ein bisschen diese Richtung an Musik, dieses Gitarrengewichse, dieses li. Und die hatten einen geilen Sound. Endlich normale Leute. Also es waren ein paar Bands dabei, da muss ich sagen, Alter, auch gitarristisch, da ging richtig was vorwärts. So, na, dass natürlich da der Pöbel da steht und das nicht ganz zu schätzen weiß und nicht, natürlich, die Leute sind wegen Blues gekommen und haben Blues bekommen, ja, Und deswegen war noch die, war auch diese Bluesband sehr, sehr, sehr beliebt. Ah, du guckst gerade, ja. Stimmt. Ich guck gerade nach dem Namen, ja. Nach dem Namen. Samstag war The Snazzers. Fast Eddie's Blue Band war das. Da hieß doch noch, ja. Fast Eddie. Okay. Ich weiß nicht, ob die aus Amerika kamen. Ich hab Fast Eddie's Blue Band. Ja. Ja, Fast Eddie's Blue Band. Es gibt doch eine Blues Band, die heißt Blue S. Also es ist halt, das ist cool. Das sieht halt aus wie H.P. Baxter. Hier. Mhm. Sehe ich es gerade. Das sieht doch ein bisschen aus wie Jan Hegenberg. Alles wird sich ändern, wenn ich probin. Wenn ich probin. Cheater an die Wand. Also da. Es ist aus die Maus. Wir schmeißen euch jetzt raus. Hey! Peter an die Wand. Das sieht auch echt nach einer flotten Truppe aus. Also die, also musikalisch war das echt, ich fand's richtig nice. Also es war richtig, richtig gut. Also gerade ich als jemand, der Blues richtig mag. Mich hat ja von vornherein gewundert, es geht da so um Blues. Also wie gesagt, ich war ja noch nie dort zum Blues-Fasching. Ja. Und dann höre ich so, ihr spielt dort. Ja, ja, aber auch Seven Books. Ja? Dann dachte also, ich, hä? Seven Books haben auch gespielt. Ja, hab ich gesehen. Ne? Und da verstehe ich immer das Konzept nicht so richtig von dem Blues-Fasching. Also es nennt sich Blues-Fasching. Ja. Heißt das dann, wir verkleiden den Blues in andere Musikrichtung? Ja, nee, aber Tumbling Dice ist auch keine Bluesband. Das, ja, das stimmt. Das ist die stadtbekannte Abholter Rolling Stones Tribute-Scheiße. Und der Sänger sagt, Mats ist auch ein gescheiterter Musiker. Muss ja, also das muss man mal in den Kontext setzen, ist, gell? Das ist hart, ey. Zenit. Das könnte, wenn ich die Band, Zenit. Wenn ich das höre, Kirsche und Co. finde ich lustig. Das könnte so DDR-Rock-mäßig sein. Hm. Also sowas finde ich halt immer geil, ja. Christoph Gallus Blues Band und so Fast Eddie's Blue Band, das klingt immer so, das klingt original, ja. Das klingt so, du musst so einen amerikanischen Vibe musst du da transportieren, finde ich. Ich würde gerade sagen, ja, wenn ich mir auch gerade das Line-Up angucke, da sind 5 Bands dabei, die Band nochmal im Namen haben. Na? Cliff Stevens Band. Re-In Blues Band. Das ist Christoph Gallus Blues Band. Fast Eddie's Blue Band. Peter Pride und Band. Blues Band. Peter Pride und Band. Eigentlich waren wir auch eine Blues Band. Wir hätten ja, also wir waren eigentlich so derbe Punkrock, ohne Punkrock zu sein. Also von der Einstellung waren wir Punkrock. Das stimmt, ja. Aber dazu später mehr. Genau. Jetzt haben wir schon dreimal gedroppt, Alter. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, nächstes Jahr gehe ich vielleicht mal hin. Ja, das ist ganz interessant. Ich finde es ein bisschen teuer. Also, was hat eine Karte gekostet? 18 Euro? 21 Euro? Keine Ahnung. Geht die dann an? Wie viel hat eine Karte bei Bluesfasching gekostet? Weißt du das? 21 Mücken. Oh je. Geht die dann nur für den einen Abend oder geht das für beide Abende? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Verdammt. Aber stell dir mal vor, du gehst beide Abende und zahlst 42 Euro. Ja, also, das ist schon hart. Aber ja. Man muss sagen, man bekommt auch richtig musikalisch richtig was für sein Geld. Ja. Mit einer total interessanten Atmosphäre, einer Menge Alkohol und sowas gibt's Vergleichbares nicht nochmal so schnell. Ist natürlich blöd, dass das immer in diesem Faschingskontest, also Kontext stattfinden muss. Das verstehe ich voll bescheuert. Ja. Als wenn sie anders keinen Grund hätten, Bluesmeier irgendwie mal eine Bluesband zu holen oder so. Das ist halt wie so ein kleines Bluesfestival in der Faschingszeit. Und auch eigentlich immer sehr gut besucht. Apropos Blues, das wäre eigentlich dieses Jahr mal wieder. Dieses Jahr? Alle 4 Jahre macht doch Eric Clapton sein Crossroads Guitar Festival. Ich glaube, es ist bald wieder soweit. Ich wollte gerade sagen, hattest du da nicht schon mal was? Ist das nicht? Das müsste, glaube ich, dieses Jahr sein. Oder das letzte war 2014 oder 2016. Irgendwann, keine Ahnung. 2016 steht hier. Also muss es, also 2020 wahrscheinlich eher. Der macht immer alle vier Jahre nicht, der macht nicht jährlich oder alle zwei, keine Ahnung, der macht das ganz komisch. Der macht das wie die WM. Hab ich dir eigentlich mal, du stehst doch so auf Gold in deinen Gitarren und so. Ja. Habe ich dir mal die Gitarre geschickt, die Eric Clapton gespielt hat? Also die Eric Clapton mal eine Zeit lang auf Tour mit hatte, die mit komplett Blattgold überzogen war? Ich glaube nicht. Die komplett so Gold ist halt. Ich glaube, ich noch nicht gesehen. Also der farbliche Teil einer Stratocaster, ja, das Schlagbrett ist weiterhin weiß, wie immer, gell, aber. Ja, ja. Wir schweifen schon wieder ganz schön ab. Ja, es war gerade also, ein bisschen nerdig. Nerdy. Nerdy-turdy. Das war nicht so richtig so wie dir. Wo ja selbst die Mechaniken golden, ey. Na klar, alles voll Gas. What? Das war genau dein Ding. Auf jeden Fall, ey. Ich glaube, Soft V-Neck, wie Clapton das spielt, wäre vielleicht auch nicht schlecht für dich. Ich muss ja sagen, das... Also von der Halsform jetzt. Mm-hmm. Finde ich, also denke ich, würde dir auch gut zuteil kommen, weil du ähnlich spielst wie ich vom Greifen her. Vom Greifen. Vom Greifigkeit her. Muss ich mal ausprobieren, ey. Ich muss schon mal ausprobieren. Muss mal ausprobieren. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl auf dem Soft V-Neck. Und möchte es eigentlich nicht mehr missen. Also klar funktioniert Gitarre spielen auf einer anderen Gitarre genauso. Also auch gut, aber da merkst du eben, du kannst die Gitarre bequemer schließen. Ja. Ja, also nicht die Gitarre, die Hand bequemer schließen. Ja. Es macht schon einen Unterschied, echt so. Das denkt man gar nicht. Weil ich den Daumen wirklich immer weit oben habe. Also ich ich benutze den halt auch für mein Spiel. Also ich drücke damit nichts, aber ich dämpfe damit viel. Gerade im Chili Peppers Bereich, wo alle Seiten angeschlagen werden, aber nur eine gespielt wird. Ja. Wo dann dieses, was unterschwellig mitschwingt in dem Ton, einfach mit zum Lied gehört. Also mit zum Sound gehört. Wie bei ganz berühmtes Beispiel ist Can't Stop. Da macht er mal da schlägt immer alle an, alle Seiten an und die anderen müssen gedämpft sein. Ja, Peter, also es war nicht schlecht, es war eine interessante Erfahrung. Ich war sehr müde dann, aber während des Auftrittes war ich schon sehr müde. Also bin dann in so ein Loch gefallen. ja, also war sehr, sehr, sehr interessant. Und damit sind meine Faschings-Ausführungen auch mal vorbei jetzt. Ja, das stimmt. Sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Äußerst interessant. Ich habe noch was gesehen diese Woche. Ja? War das diese Woche oder war es letzte Woche? Ich weiß es nicht. Der Han Solo Star Wars Story Trailer ist jetzt draußen. Sind jetzt den habe ich mir nicht komplett angeguckt. Ich habe den mir nicht angeguckt. Ich habe nur den Teaser geguckt und dann habe ich es gelassen, weil ich bei sowas nicht mehr Trailer gucke. Das habe ich mir abgewöhnt. Du guckst gerade so ein bisschen verschüchtert, deswegen habe ich gerade so zurückgeguckt. leider haben wir das nicht. Ich gucke mir das nicht drauf. Ich guck mir das nicht mehr an. So ja, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich, dass Han einen Solo-Film bekommt, auf jeden Fall. Aber dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von Peter Stolz. Von den Dorfschönheiten. Und die auch mit. Ich bin auch so ein bisschen gespaltener Meinung, was diesen Trailer angeht. Irgendwie so. Spalten. Es ist noch so ein bisschen ungewohnt, wirklich diesen Schauspieler jetzt zu sehen, der eben jetzt der Han Solo sein soll, auch in jüngeren Jahren. Der ist ein bisschen fett, oder? Ja. Ein bisschen chubby im Gesicht, finde ich. Ich finde, der ist ein bisschen chubby im Gesicht. Mich erinnert der auch irgendwie vom Blick her so ein bisschen an Benicio del Toro. So irgendwie. Benicio del Toro. Eieiei. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, der ist es. Hat Millennium Falcon in Apple Style sieht natürlich nice aus. In Apple neu. Ja. So dieser Gang sieht dann aus, als wäre er von Apple. Ja, das stimmt. Ohne Scheiß. Ich kann überlegt, was du meinst. Also in Apple neu. Apple Gangnam Style. Millennium Falcon. Millennium Falcon. Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant, was da noch kommt, wirklich. Ich bin ein bisschen vorsichtig gehypt, aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass sie das Ding ein bisschen verreisen. Ich gehe ohne Erwartung rein, demzufolge kann ich nicht enttäuscht werden. Also ich habe wirklich, also ich finde, der Film interessiert mich also auch so, echt, interessiert mich nicht. Mhm. Ja, interessiert mich unterm Strich nicht, tut mir leid. Ich habe auch schon so überlegt, von was hätte ich gerne meinen Solo-Film, also aus dem Star Wars Universe. Hätte ich gerne einen Film von Jabba. Ich wusste, dass das kommt. Ich glaube, das hast du irgendwann schon mal gesagt. Jabba wär wirklich witzig. Jabba, der hat, oder? Ich hätte gern so einen Darth Maul-Film. Das haben sie mit Darth Maul Apprentice, hatten sie das irgendwie schon so ein bisschen geil eingefangen. Ja, ja. Oder direkt einen Darth Vader-Film. Das wäre auch geil. Einfach mal so ein Badass-Film so von einem Bösewicht, der rumläuft und so fürs Imperium arbeitet und einfach nur sein Zeug macht, weißt du? Wie alt ist Luke in Episode 5, 4, 16? Ja, irgendwie so in der Dreh wird das ja sein. Irgendwas muss ja in den 16 Jahren passiert sein. Da könnten sie richtig viel für Darth Vader machen. Mhm. Und das Geile ist, Darth Vader kannst du halt auch noch in 20 Jahren drehen, weil das ist ein Kostüm. Da kannst du reinstecken, wen du willst. Genau, ja. Kannst viel mit Stimmverzerrung arbeiten, fertig. Besser geht's nicht. Ja, Mann, super geil. Ja, was, ich hätte auch gerne einen Film über Jar Jar Binks. Nein, das war natürlich eine Trollantwort. Ich hätte gern so einen The Fast and the Furious mäßigen Film über die Pod Races. Wäre bestimmt auch cool. So, das hat das Potenzial. Wäre auch nicht schlecht, so, finde ich. Das ist eigentlich auch ganz schön dämlich, die Idee, aber auch geil. Das hätte Potenzial, ey. Da könntest du ja schon was Lustiges draus machen. Und dann hätte ich gerne noch vielleicht über sowas wie The Force Origins. Ja, über die Entdeckung der Macht. Ja. Mhm. Man weiß ja, also es ist ja nicht geklärt, die Macht einfach schon immer existiert dort. Mhm. Oder wie halt diese humanoiden Menschen da in den Weltraum gekommen sind. So, das interessiert mich auch. Stimmt. Ob das überhaupt, man sagt, es spielt in einer weit entfernten Zukunft. Also müssen ja die Menschen irgendwann das Weltall besiedelt haben und am Ende kommt raus, das ist Alien. Alien ist die Vorgeschichte zu Star Wars. Oh Gott. Und oder wie sie die Macht entdecken, so ein Kram, hätte ich voll Bock drauf. Das wäre auch interessant, ja, wirklich den ersten Machtnutzer wirklich zu sehen. Und am Ende ist es Dr. Strange. Benedict Cumberbatch entdeckt die Macht. Ich fände es halt so geil, wenn sie wirklich so die Geschichte wirklich von vorne aufziehen würden und dann so die Entstehung der Sith und Jedi zeigen, so ein bisschen. Ja. Meinetwegen, man kann da sogar ein Brüderpaar nehmen oder so, oder meinetwegen sogar Zwillinge oder sowas, und die entdecken zusammen Diese Macht typische oder so. Kain und Abel-Situation. Genau, ja. Und dann müssen sie sich voneinander spalten, merken, sie haben unterschiedliche Ansichten. Spalten! Und so ein bisschen passt das auch zu unserem heutigen Thema. Spalten. Jeder hat so seine Ansicht von Gerechtigkeit und jeder will so seinen Weg meistern, sag ich mal, oder zeigen, was ist für ihn gerecht, gell. So ähnlich, so ein bisschen Death Note Star Wars wäre geil. Star Wars Death Note. Ich habe hier ein Computerterminal. Da schreibe ich Namen rein. Wo mir gerade einfällt, wie die Computerterminal immer von dieser Spielzeugsendung hier, das war unsere Kindheit oder so, wo die diese Mocs gezeigt haben aus der Türkei. Das war diesen Taschenrechner als dieses, ach geil, super geil. Das war richtig schlimm. Diese Figur würde ich mir original verpackt kaufen, nur wegen diesem Hintergrund. Wegen dieser Sheet, was da dahinter ist. Oh. Ich habe ein richtig schön neues Thema noch. Kann ich was Nächste anfangen oder nicht so, Peter? No. Yoda-Film wäre auch geil. Yoda mag ich ja auch, ey. Bei dem würde mich auch so richtig interessieren, wer war sein Meister? Oder bei Yoda könnte ich mir vorstellen, da hat es so selbst gelernt. Der hat sich das einfach selbst beigebracht. Also richtiger Autodidakt. Ne, so ein richtiger Auto-Jedi. Auto-Jedi-Dakt. Pass auf. Ich habe was richtig Nices gefunden. Bei Etsy. Mhm. Etsy ist eine ganz gute Seite. Da habe ich zum Beispiel Pokémon Cock Edition bestellt. Klingt schon wie edgy. Und die machen, da bieten Leute so selbst gebastelte Sachen an. Und dann, ich habe also, unter anderem auch, dazu später mehr, da geht man nachher nochmal drüber. Noch, ja. Kannst du hier, kannst du den auf Misa Amane machen, aber dazu später mehr. Hier, das finde ich richtig geil. Das ist ja witzig. Da hat jemand eine aktuellere Figur von Donatello von Teenage Mutant Ninja Turtles einfach in einen Ghostbuster-Suit gesteckt. Und da gibt's auch Raphael. Raphael ist ja mein Lieblingsturtle. Oh, kostet halt 52,77 €. Ist halt eine Custom-Figur, ja. Die wurde extra hergestellt, also wurde gemacht und gestaltet und bemalt, handbemalt und richtig, richtig schick. Gibt auch unter anderem Deadpool. Das sieht aber auch nice aus. Das ist auch nice. Hier stöber ich immer mal, da gibt's ganz geile Sachen. Ich habe mir jetzt auch, dadurch, dass es bei QWERTY kein anständiges Der Dunkle Turm T-Shirt gibt, habe ich jetzt auch eins bei Etsy gefunden, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Und noch eins, was mir sehr gut gefällt. Jetzt sieht man, was ich alles in letzter Zeit angeguckt habe. Hier gibt's unter anderem auch eine Carrie Lego-Figur. Das ist mein neues... Ihr wisst ja, das ist so mein unterschwelliges Ziel, in jeden Podcast ein bisschen Stephen King reinzudrücken. Das weißt du, worum es da geht, wenn du die Bücher gelesen hast. Okay. Das finde ich halt super nice. Das gefällt mir. Peter, du kannst das nächste Thema bringen. Ich bin leer. Ach so, okay. Dann bringe ich das nächste Thema. Ich habe gesehen, du hast The Funeral geguckt. Beans Moritan Manor 2. Hm. Was sagst du dazu? Ich find's wieder lustig. Also ich find's cool, dass die wirklich diese Truppe, das ist für mich eine der besten Runden, die sie je gemacht haben vorher. Ein bisschen hat's abgenommen so von dem Humor her. Ich find's ein bisschen doof, dass eben Winston, heißt er Winston oder Wilson? Ich weiß es selbst auch immer. Wilson heißt er. Wilson! Er sagt nochmal, Winston! Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt weiß, dass er der Adlige ist, quasi eigentlich, gell? Um mal von vorne anzufangen, die Rocket Beans, aka Simon Kretschmer, Daniel Budiman, Etienne Gardet, Nils Boomhoff und dazu noch Hauke Gerdes, der als Spielleiter agiert, die machen ein regelmäßiges Format auf Rocket Beans TV namens Pen and Paper. Und da haben sie vor gar nicht allzu langer Zeit immer so One-Shots gemacht, also so kurze Geschichten. Und die da unter anderem auch Moritan Manor. Hm. Und das ist im pseudo-viktorianischen London also pseudo-viktorianischen England angesiedelt und ganz hoher Humor, super Charaktere, super nice. Ich fand auch so geil, wie Simon Graffmann erstmal gegen Anfang so haha, seine Waffe ziehen, wie im ersten Teil. Also es waren wieder ein paar gute Lacher dabei. Ich fand es auch wieder richtig lustig. Und da waren auch wieder so ein paar Witze dabei von Nils Boomhoff, so ein paar Wortwitze drin, wo ich dachte, das ist jetzt genau Peters Ding. Mhm. Da war ja, da richtig so was los. In one horse open, Sly. Sly. Das war eigentlich so ein Running Gag, auch da konnte ich nicht mehr... Ja. Also das war einfach, die Familie wurde da etabliert, um die es ging, in deren Sache sie da ermitteln sollten, so als Detektive, Privatdetektive eigentlich. Und die hießen einfach Sly. Und sie haben es immer wieder falsch gesagt. Sie haben immer Slay gesagt oder Slate. Und wurden immer wieder verbessert. Ja. Was ich auch geil fand, war Sly. Ja, Tessereux, Monsieur Tessereux, Tessereux. Seid immer mit Absicht versaut hat. Super geil. Was halt schade war, dass die Figur von Wilson, die Cock oder wie er heißt, war ein bisschen dünner, fand ich diesmal. Mhm. Ja. So, wahrscheinlich durch diesen Geheimnis-Reveal in der Folge vorher, Also es hat, ich weiß nicht, Budi fühlt sich da wahrscheinlich nicht so wohl oder kann da nicht so gut damit arbeiten, keine Ahnung. Ist Toni Ja. Ja, das ist Toni Ja. Toni Ja aus Tokio. Und das ist und der Doktor. Einfach nur der Doktor. Ah ja, der Doktor. Hauke steigt doch immer so geil ein. Das war super gut, wie trocken das kam, wie spontan so die Namen entstanden sind. Dr. Skarbelski. Das Skarbelski. Ja, also das war wieder sehr, sehr stark. Und ich fand auch den Twist nicht schlecht, ja. Also ich dachte, es ist ja sehr, diesmal sehr geerdet. Weil das letzte Mal war ein übernatürliches Monster dabei und diesmal haben sie das erst zum Schluss so revealed nischig, dass es doch wieder was leicht übernatürlich, was Okkultes geht, sag ich mal. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil, da kommt er auch nächsten Monat. Dauert ja nicht mehr lange. Ich bin auch hyped. Ich habe cool, Good Times Island zum Ende noch nicht fertig geguckt. Echt, ja? Hast du den zweiten Teil gesehen? Ich überlege gerade. Good Times Island? Ich habe nicht geguckt. Ich habe den, glaube ich, mal angefangen. Ich muss den aber noch gucken, weil der halt in Zusammenhang mit Tears steht. Da steht er im Zusammenhang mit Tears. Stimmt, das kam am Ende. Eine andere Serie, womit quasi alles begann. Dem hat ordentlich hingefallen, Erdbeben. Okay. Da hätten wir das. Ich habe noch was. Peter, vor 2 Wochen lag ein anderes Stephen King Buch bei mir. Hier auf dem Tisch nebenbei. Erinnerst du dich? Welches lag hier? Ich überlege gerade. Darüber habe ich auch mal kurz gesprochen. Bei Stranger Things. Carrie. Carrie von Stephen King. Vergessen. Ich halte jetzt das chronologisch zweite Buch in der Hand von Stephen Kings Machwerk. Ja. Und da ist und zwar geht es um Brennemu Salem. Und vorne drauf, da habe ich was entdeckt auf dem Cover. Und das sagt mir jetzt mal Peter, was das ist. An was ihn das erinnert? Ein bisschen an den Teufel. Okay. Ich hätte jetzt im ersten Moment habe ich an Harry Potter gedacht. Echt? Okay. An den Patronus oder sowas. Ich überlege gerade, was du hinaus willst. Ich kann es gerade nicht so richtig deuten. Bisschen hat so was von einer Ziege. Hier riecht es ein bisschen nach verbrannten Hund. Entschuldige, Wenkman. Entschuldige. Ach so. Okay, ich habe nicht dran gedacht. Er sieht übelst aus wie ein Terror Dog. Also sehr, sehr interessant. Habe ich im ersten Moment jetzt gar nicht gesehen. Da habe ich mir wieder ordentlich was gekauft zu lesen. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie drauf. Ich habe es noch nicht eingefangen. Ich habe gestern Abend das Carrie zu Ende gelesen. So, kleine News in meiner Stephen King Progression. Das lasse ich euch jetzt immer teilhaben. Das muss auch immer sein. Ich habe Patreon für mich entdeckt. Ja, ich backe jetzt quasi Club 19 natürlich. Mhm. Mit der höchsten Summe, die geht. Die 25-Euro-Stufe ist leider nicht mehr. Da gibt es nur 3 davon. Wahrscheinlich wollen sie die bald ausweiten. Und wenn noch 2 dazukommt, also die wollen die auf 5 erhöhen, dann werde ich da wahrscheinlich auch, wenn ich das schnell genug mitkriege, da wahrscheinlich auf 25 gehen. Ich backe gerade 7 Dollar. Das sind ungefähr 8 Euro noch was mit Steuern. Und ja, die haben es einfach verdient. Dann backe ich noch für 2 Euro im Monat. Aber das ist pro Folge, also sieben. Also man kann das pro Folge machen oder pro Monat. Okay. Die machen ja aufs Jahr 6 Folgen ungefähr. Und die kriegen dann halt die ist halt nicht monatlich. So. Und da juckt es mich nicht, da auch ein bisschen mehr zu bezahlen dafür. Ich backe jetzt auch noch Radio Nukular. Ach ja. Weil die haben ja noch übelst viele Special-Podcasts, die so nicht öffentlich sind. Und da backe ich gerade stolze 2 Dollar im Monat. Ach, das ist halt dann monatlich so. Dollar. Dollar, ja. Also umgerechnet 1 Euro noch was sind, aber mit Steuern dann wieder mehr. Jo. Interessant. Für uns macht das ganze Patreon-Ding keinen Sinn. Weil wir keine Zuhörer haben. Weil wir keine Zuhörer haben und das uns auch bewusst sind. Eigentlich sind wir unsere eigenen Zuhörer. Wir sind unsere besten Zuhörer und unser Kumpel Smith, der bald hier mal aufschlägt. Wir backen unsere eigenen Brötchen lieber selbst. Ja. Kleine Brötchen backen. Kleine. Man sollte kleine Brötchen backen. Ja, und dann wäre ich eigentlich auch schon, hätte ich mein Pulver für heute verschossen. Um das mal so zu sagen. Sehr schön. Willst du ein Bonbon? Mir wird doch mal beim vielen Reden die Kehle so trocken. Nö, ich brauche keins. Okay. Ist nett, aber danke, nein. Okay, dann können wir jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Casts kommen. One Punch! Nee. Fast. Leicht vorbeigepuncht. Wir sind nämlich heute bei Death Note. Death Note. Ich sag es extra, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich versucht, Ryuk nachzumachen. Einfach eine tiefe Stimme zu finden. Ja, eine sehr geile Manga-Serie, kann man sagen, beziehungsweise Anime-Serie, Filmserie, Spielserie. Es gibt einen möglichen Scheiß dazu. Also ein unglaublich geiles Franchise einfach, finde ich. Ist sehr beliebt. Und ich finde es auch gut, dass es relativ in Ruhe lassen, muss ich sagen. Und es ist auch so, ich sag mal wirklich so, und da in dem Anime-Kosmos wirklich so sehr beliebt, sehr bekannt, weit verbreitet. Also wenn du mit Leuten redest, kannst du immer anfangen mit Death Note. Eigentlich, das kennt fast jeder, wenn er sich so ein bisschen mit Anime beschäftigt hat. Mhm. Und das ist auch immer, also Nino hier von Nino Taku sagt auch immer, das ist ein guter Einstieg. Das ist so ein Anime, den er jedem empfehlen würde. Wenn du noch nie Berührungspunkte hattest irgendwie mit Anime, ist das ein relativ guter Anime, um reinzukommen. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut, weil da wirklich nicht zu abgespaced ist. Klar, mit dieser Mythologie, das geht schon ein bisschen... Wird schon ein bisschen abgefahren, aber das hast du in jedem Anime, hast du irgendwas, was total abgespaced ist immer so. Ja klar, das ist Humor, so typisch japanisch. Genau, irgendwie. Und der Humor ist eigentlich auch ganz okay, also der ist nicht so übertrieben, so wie in manch anderen Animes. Ja. Da war Humor? Also, das ist mir... Es gibt ein bisschen Humor, ja, aber ich weiß nicht. Das ist mir jetzt nochmal so richtig... Okay, fangen wir mal von vorne an. Genau, fast mal zusammen, weil also, ich bin im Zusammenfassen super schlecht. In Death Note geht's darum, ich versuche jetzt auch mir eine aus dem Harn zu ziehen. In Death Note geht's um das namensgebende Buch Death Note, also das Todesnotizbuch, sage ich immer, das den Shinigamis, den sogenannten Todesgöttern der Mythologie eben, der japanischen Mythologie gehört. Und ein solches Buch gelangt auf die Erde. So. Und dieses Buch wird entdeckt von einem Schüler namens Light Yagami. Der entdeckt dieses Buch und liest da drin so ein bisschen rum und sieht so, ach, da steht ein bisschen was drin und da stehen irgendwelche Regeln drin und sowas. Das ist einfach nur ein schwarzes Buch, auf dem Death Note steht, so relativ schlicht gehalten. Ja. Aber trotzdem irgendwie ein total ikonisches, interessantes Design. Das ist total geil irgendwie. Also sobald man das sieht, erkennt man es einfach, obwohl es so schlicht ist. Und er entdeckt eben dieses Buch und hält es erstmal für einen blöden Scherz und sowas und liest da ein bisschen drum rum. Und sieht diese Regeln und da drin steht eben, wenn du jemanden reinschreibst, stirbt er nach 40 Sekunden. Schreib einen Namen rein, fertig. Das ist erstmal so die Grundprämisse, sage ich mal. Ja. Und er denkt sich, ach, was für ein Quatsch. Und sieht nebenbei so ein bisschen die Nachrichten und sieht, wie gerade eine Entführung stattfindet. Und denkt sich so, ach, da wird der Name genannt von dem Straftäter. Das kümmert ja keinen, wenn ich den jetzt mal reinschreibe zum Austesten. Wird ja eh nicht klappen. Schreibt den rein so ein bisschen blauäugig, sage ich mal. Und... beobachtet das Ganze so ein bisschen und nach 40 Sekunden stirbt dieser Typ tatsächlich und die Geiseln kommen raus und er kann es nicht fassen, was da passiert ist auf einmal. Denkt, oh Gott, das war ich ja jetzt. Was, wie geht das? Wie kann das passieren? Gell? Und so nach und nach denkt er sich dann eben, ich hab jetzt eine Macht, mit der könnte ich ja noch mehr Gutes tun eigentlich. Gell? Ich könnte noch mehr Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger eben zum Schafott führen. Beziehungsweise umbringen. Und das führt unweigerlich dazu, dass er schnell selbst Justiz übt, eben einfach, ja, jetzt gibt's Kuchen nebenbei, sag ich mal. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen. Scheiße. Und es führt wirklich dazu, dass er dann so ein bisschen Selbstjustiz übt und schnell zu Größenwahn übergeht eigentlich und eigentlich... In der ersten Folge noch. Ich werde der neue Gott dieser Welt. Und er will eigentlich eine neue Welt schaffen, so sagt er dann immer. Also er hat sofort eine Vision und er ist natürlich super intelligent und sowas und weiß einfach, wie er das nutzen kann, ohne dass er überführt wird. So, das ist so sein Grundansatz. So. Und es führt eben ganz schnell dazu, dass eine Mordserie eben beginnt und er dafür verantwortlich ist und niemand so richtig weiß, wie passiert das, wie funktioniert das, wer ist das? Und er gibt sich dann auch einen Decknamen, Kira. Also er will sich dann einen Decknamen als Gott geben und der neue Gott dieser Welt eben werden. Unter dem Decknamen Kira will er eben Menschen bestrafen, die er eben für unwürdig befindet. das ist eigentlich so die Grundprämisse. Er trifft dann auch auf diesen Shinigami, dem dieses Buch gehört, so der Todesgott eben. Namentlich Ryuk. Auch eine sehr ikonische Figur. Also den sieht man häufig immer. Ryuk ist so das Maskottchen eigentlich. So neben dem eigentlichen Death Note ist Ryuk das Maskottchen dieser Reihe, muss man wirklich sagen. Also diese zwei Sachen sieht man einfach immer, oder diese Figur sieht man dann immer, wenn es um diese Serie geht einfach. Oder L. So. Und natürlich wird die Polizei aufmerksam auf diese ganze Mordserie und versucht zu ermitteln in dieser Sache. Und ich denke, damit ist so zum Grundplot genug gesagt, glaube ich. Ja, finde ich auch. Es gibt Ermittlungen und er mordet eben weiter und versucht unentdeckt zu bleiben. Versucht natürlich seine Spuren zu verwischen. Und das ist gleichzeitig das Interessante eigentlich an dieser Serie, also was mich immer so hypt an dieser Serie, ist einfach dieses Katz-und-Maus-Spiel. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Detektivserie, kann man sagen. Light versucht irgendwie mit irgendwelchen Mitteln so zu verschleiern, dass er eigentlich Kira ist, dieser Todesgott, und diese ganzen Morde begeht, lässt aber gleichzeitig immer genug Hinweise fallen, dass die Ermittler denken, sie sind auf der richtigen Spur. Also gibt denen immer so kleine Häppchen, aber weiß immer wieder seine Spuren so ein bisschen zu verwischen. Obwohl mit der Zeit natürlich irgendwann auch Fehler entstehen oder Sachen der Gleichungen hinzugefügt werden, die er nicht beachtet hat oder die er nicht wissen konnte. Na, er hat doch einfach, das ist das Interessante. Er bekommt doch halt einfach einen guten Gegenspieler, der, sag ich mal, eine Koryphäe der Verbrechensbekämpfung ist, namens L. Genau. Er hat dann noch so andere Decknamen. Man erfährt seinen Namen nie wirklich richtig. Und ja. So ein bisschen der Sherlock Holmes. Exzentrischer Typ, der ihm halt auf die Schliche kommen will. Death Note hat für mich das gut, einen Satz anzufangen und sich erstmal ein Stück Kuchen im Mund zu stecken. Death Note hat für mich noch was? Death Note hat für mich eine ethische Komponente. Ja. Die so ein bisschen so ein typisches Beispiel ist, wie ich weiß nicht, wie dieser, das ist dieser berühmte ethische Diskussionsfall. Wie ist das? Hans-Beispiel, keine Ahnung. Das hat irgendeinen Namen. Ich sag das jetzt mal mit Hans. Hans hat eine Frau mit Krebs. Oder hat eine Frau mit einer schweren Krankheit. Und hat aber kein Geld, sich die Medikamente zu leisten. Mhm. Ist es moralisch okay, dass er sich dann, dass die Medizin einfach klaut, sag ich mal. Mhm. Mhm. So, das sind so diese typischen Beispiele. Also dieses komplett Größenwahnsinnig von wegen, ich werde der fucking Gott mit meiner neuen Weltordnung und so weiter, halte ich für schwierig. Aber wäre es so schlimm, wenn einfach die Scheiße gebaut haben? Na gut, was da für mich nicht ganz behandelt wurde, ist, was passiert, wenn jemand so unschuldig festgenommen wird. Das gibt's ja heute immer noch, dass Leute dann auch im Fernsehen gezeigt werden. Light, aka Kira, bezieht seine Informationen am Anfang stark aus den Fernsehberichten. Und da werden ja immer mal Verdächtigte gezeigt. Und es ist dann gleich ein Grund, die umzulegen. Ja, das Thema sind sie mir nicht gut genug eingegangen. Das stimmt, ja. Was wäre, wenn er jemanden umgelegt hätte und es wäre rausgekommen, er wäre unschuldig gewesen, ja. Das stimmt, ja. Die Frage bleibt so ein bisschen offen. Man muss aber sagen, er verrät auch ein bisschen seine Prinzipien in der Serie. Also ja, es gibt Leute, die werden umgebracht, die sind eigentlich gar nicht schuldig. Also es wird zumindest nichts gezeigt, was sie schuldig macht. Sie ermitteln einfach nur gegen ihn. Und er versucht, sie einfach nur loszuwerden, um seine Weltordnung eben weiter aufzubauen. In dem Sinne. Selbstschutz halt. Genau. Einfach, weil er Angst hat, überführt zu werden. Das klingt blöd, ich meine. Weil es ihm gerade so lästig wird, eigentlich teilweise auch. Ja. Das ist halt wie die Todesstrafe-Diskussion, ja. Also da kannst du dich nur verstricken, ja. Also, deswegen treffe ich da jetzt keine klare Aussage dazu, wie ich das sehe. Zumal ja auch solche Parolen wie Todesstrafe für Kinderschänder von Rechtsradikalen ausgenutzt war. Mhm. Also, und davon distanzieren wir uns ja deutlich. Ich wüsste auch nicht... du musst sagen, ja, Robert. Ja, Robert, du hast recht. Ich habe das jetzt einfach innerlich schon bejaht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich handeln würde. Man muss sich gleich mal die Frage stellen, das ist ein ganz interessantes Gedankenspiel. Was würdest du machen, wenn du ein Death Note hättest? Mhm. Würdest du es überhaupt benutzen? Würdest du es nur rumlegen? Würdest du es nutzen, um ein paar Leute, wo du wirklich weißt, die sind es nicht wert quasi? Also bald nur. Das klingt aber so richtig ja, fies, ja. Ich weiß, es klingt jetzt verdammt fies, aber es ist einfach nur ein Gedankenspiel. Das heißt jetzt nicht, dass wir das tun, wenn wir eins hätten. Vielleicht haben wir eins und haben es nur noch nie benutzt. Wer es rausfinden möchte, der sendet uns bitte ein Bild mit seinem Namen unter die Gmail-Adresse diedorfschönheit@gmail.com. Ja. Ich sag jetzt einfach mal, es gibt Menschen, die in der Allgemeinheit total verpönt sind. Ich sag mal, hättest du jetzt einen Death Note und Adolf Hitler würde noch leben. Was würdest du machen? Du weißt ganz genau. Ich würde alle Alliierten umbringen. Nein, war ein Witz. Ich sag mal, vor zwei Minuten, wir distanzieren uns von sowas deutlich. Und dann so ein dummer Witz. Ja, gleich geht's weiter. Nee, das ist wirklich so, wenn du diese Macht hättest, würdest du sie nutzen. Gell? Aber sobald, du musst dir immer bewusst sein, sobald du einmal diese Zeilen beschreibst, klebt Blut an deinen Händen. Gell? Mhm. Auch wenn es nur eine simple Notiz ist in dem Sinne. Gell? Auch wenn es einfach nur ein Name ist, den du reinschreibst. Und in dem Moment denkst du an diesen Menschen und wünschst ihm wirklich den Tod. Das finde ich immer noch das Interessante, gell? Es genügt nicht einfach nur, einen Namen reinzuschreiben. Das finde ich auch gut, dass sie an sowas gedacht haben, an solche logischen Plotholes eventuell hätten das sein können, dass sie wirklich gesagt haben, man muss auch an das Gesicht denken. Mhm. Es genügt nicht, irgendeinen Namen reinzuschreiben, weil dann würden ja alle sterben mit dem Namen eigentlich. Gell? Woher soll das in dem Moment klar sein? Ja, den wer Namen dieser Mensch halt ist? Auch doppelt vor. Genau. Sogar von mir gibt es einen doppelten Namen. Von mir auch. Ja, na gut. Ja, aber ich habe halt den Nachnamen, der ist nicht ganz so verbreitet. Ja. Ja, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde es wie diese Organisation machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt benutzen würde. Ja, man muss auch dazu sagen, Ryuk ist ein Faktor in der Rechnung. Also er ist ja auch so ein bisschen immer das Teufelsadvokat, ja. Also er ist auch immer so ein bisschen wie so diese alte Darstellung. Auf der linken Schulter sitzt ein Engel, auf der rechten Schulter sitzt ein Teufel, ne? Und er ist halt das Schlechte in einem, so ein bisschen, der da sagt, naja, du könntest das Problem ganz schnell aus der Welt schaffen. Ja? So war es ja auch im Film. Ja. Da reden wir ja auch noch dazu später mehr. Da reden wir auch gleich drüber. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Ich muss auch sagen, jetzt, wenn ich nach der Serie gehe, jetzt erstmal, für mich ist die Serie so der Hauptpunkt, der Hauptangel, Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Ich habe den Manga jetzt nicht gelesen, ich hatte eigentlich noch extra was bestellt für diesen Podcast, ist nicht rechtzeitig angekommen, es nervt mich ein bisschen, da werde ich auch noch Bilder dazu nachliefern. Ich hatte eigentlich mal den Manga Band 1 bestellt, ja, weil ich einfach mal reinlesen wollte, wie der Manga so ist, wie nah der dran ist am Anime und sowas vergleichsweise. Und ich hatte mir eigentlich noch ein Death Note bestellt mit den Regeln drin und da stehen auch die Namen drin, die Light reingeschrieben hat. Hätte ich gerne gehabt für diesen Podcast. Ja, ich weiß, es tut mir leid, dass wir das jetzt nicht machen konnten. Es hat mich ein bisschen genervt, aber das werde ich noch nachliefern, das können wir dann in Bildern noch nachliefern oder machen eine kleine Nachbesprechung, ein kleines Unboxing. Der Manga würde mich auch interessieren. Ja. Der Manga würde mich halt auch interessieren, weil das 13 Bände gibt's. Mhm. Super schön, super knackig, kurz. Aber ganz ehrlich, ich glaube, also ich weiß, dass das Ende anders ist. Mhm. Das Ende ist ein bisschen ist anders. Und ich glaube aber vom Inhalt her wird das sich nichts nehmen, weil die haben aus der 13-teiligen Manga-Serie eine 37-Folgen-Serie gemacht. Da wird sich nicht viel unterscheiden. Ja, glaube ich auch nicht. Vielleicht mal ein paar Topless-Zeichnungen von Misa Amane, aber sonst. Die hättest du gern, ne? Eigentlich, blond ist nicht mein Typ, aber die hat, wisst ihr nicht, irgendwie, wisst ihr nicht. Die ist schon... Die war halt auch super nervig manchmal. Aber das sollte sie ja auch sein. Das stimmt, ja. Aber die ist eben auch nicht, das finde ich interessant an dem Charakter, die hält man am Anfang so richtig für so ein Püppchen, richtig blöd, richtig dumm. Und dann merkt man eigentlich so, als Light dann auch so hinterfragt, was er sich dabei gedacht hat bei der einen oder anderen Aktion, merkt man dann, da ist mehr dahinter. Das ist, also die ist nicht einfach blind drauf losgegangen. Ja. Und sie schafft sogar Light im Prinzip, ohne jetzt zu spoilern an dieser Stelle, schafft sogar Light zu überlisten eigentlich an der einen oder anderen Stelle. Also ihm Informationen abzuluxen, also ihm sogar einen Schritt voraus zu sein. Also ja, dass sie weiß, wer er ist. Und Light ist speziell. Und Light ist hochintelligent, also der bewegt sich geistig auf einer Ebene mit L, der beste Detektiv der Welt ist. Muss man sich überlegen. Also ist schon nicht schlecht. Ja, um nochmal zurückzukommen auf dieses Death Note-Ding, das lässt mich gerade nicht in Ruhe, wenn ich selber eins hätte. Was würde man damit machen? Ich weiß nicht, ob. Das ist ein interessantes Gedankenspiel. Ja, na, stell dir mal vor, du hast das halt wirklich vor dir liegen. Hast du die Balls, da was reinzuschreiben? Ich glaube, wenn du so aus der Kalten kommst, wie Light Yagami, dann probierst du's. Ja, natürlich, wenn du das probierst, nicht für echt hältst, natürlich. Und dann weißt du, dass es geht. Und dann hast du eh schon Blut an deinen Händen. Dann kannst du auch weiterziehen. Also, ich meine, man muss sagen, blöd. Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, in der Serie wird es natürlich dann auch ein bisschen übertrieben. Also er kriegt gleich so einen Größenwahn, gell, und sowas, wie als wäre der Teufel auf einmal in ihn gefahren und sowas. Ja, also, es kippt sehr schnell. Aber das finde ich auch so interessant an der Serie, dass wirklich Light dann so wie der Teufel eigentlich fast so, der Teufel als Schüler, das Unschuldige so ein bisschen, verhält sich unschuldig, aber lügt die Menschen richtig eiskalt, lügt den einfach ins Gesicht, lügt seine Eltern an. Also alle sein Vater, der Leiter der Kommission ist, der Ermittlungskommission ist, er ist Polizist. Also das ist so cold, wirklich, wie du es mal gesagt hast bei einer Besprechung, bei einer Filmbesprechung. Das ist echt, das ist das größte Arschloch, was es gibt wirklich auf dem Planeten, denkst du dir so zwischendurch. Denkst du, das kann überhaupt nicht wahr sein. Den kaufst du irgendwann nichts mehr ab, weil du nicht mehr weißt, ist das jetzt wieder nur eine Lüge, die ihn wieder irgendwo rausrettet. Und da kommt auch dazu diese Beziehung zwischen ihm und Misa. Misa ist voll in ihn verschossen und seine erste Idee ist, das kann ich doch nutzen. Na klar, er ist halt so super manipulativ. Also er guckt halt immer gleich drauf, wie kann er das für sich verwenden. Das ist total übel. Und ich finde es auch so schön, dass L ihm irgendwann so ging, also irgendwann in der Serie fragt er ihn auch wirklich, Leid, hast du irgendwann eigentlich mal die Wahrheit gesagt in deinem Leben? Und das ist so eine schöne Frage, die eigentlich den Charakter nochmal so wunderbar charakterisiert, eigentlich nochmal zeigt. Der macht eigentlich immer das, was ihm passt oder was ihm in die Karten spielt. Ja. Und den nervt das einfach, wenn er nicht die Karten in der Hand hat. Das ist einfach so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Alter, ich liebe das an dieser Serie, so wie er einfach so als Meisterdetektiv. Das geht in der zweiten Folge, ist eine meiner Lieblingsfolgen einfach. So diese erste, die nennt sich, glaube ich, auch Konfrontation. Das ist das erste Mal, wo die aufeinandertreffen, sich eigentlich aber noch nicht gesehen haben. Genau, ja, das ist die Folge, die nennt sich auch Konfrontation. Die haben sich noch nicht mal gesehen und es ist sofort so eine Spannung im Raum einfach. Du merkst so, L war ihm einen Schritt voraus. Er hat ihn eigentlich schon ausgetrickst bei der ersten Begegnung. Und ja, Light hat einfach gedacht, ich bin ihm was voraus, da wisst gar nicht, was ich für Kräfte habe. Ich kann jeden umbringen, mir kommt keiner auf die Schliche. Ja. Und hat sich sofort mit seiner Handlung, mit seiner leichtsinnigen Wuthandlung eigentlich, hat er sich sofort verraten. Er hat sofort was über sich verraten, was er eigentlich gar nicht wollte. Und das finde ich so gut. Das ist so, das zeigt schön diese Dynamik in dieser Beziehung zwischen den beiden, wie sie sich gegenseitig ausspielen oder wie sie sich fallen stellen. Versuchen, sich aus der Reserve zu locken. Und das ist total interessant. Und das auch beide immer so, also, man muss ja immer sagen, Light ist L immer was voraus, weil er einfach mehr weiß über dieses ganze Death Note und alles. Ist ihm eigentlich immer so einen Schritt voraus. Aber L weiß es immer, ihn Fragen zu stellen oder ihn in Situationen zu führen oder ihn plötzlich in Situationen zu bringen, mit denen er nicht gerechnet hat oder wo er plötzlich merkt, oh, Mist, jetzt bin ich ihm gerade auf den Leim gegangen. Der Fernsehübertragung. Genau, das ist eben ganz stark. Der zweite Folge, das ist also wir verraten da jetzt nicht zu viel. Also das ist, er lokalisiert da quasi über eine Fernsehausstrahlung, lokalisiert er quasi, wo Kira lebt, wo er so seinen Wirkungsbereich hat. Das ist super interessant. Und da dachte ich mir, oh, das ist fucking clever. Das ist fucking clever. Richtig gut. Mir ist richtig gut gefallen. Also es ist eine ganz starke Serie. profitiert sehr stark von den zwei Charakteren Light und L. Ja. Es hat was. Es hat einfach was. Das ist, wie du sagtest, nicht zu sehr abgespaced auch. Ja. Mhm. Obwohl ich gesagt Sache von den Shinigamis hätte ich gerne mehr gesehen manchmal. Ja. Das wäre sehr interessant gewesen. Haben auch ein interessantes Design, gell, die Shinigamis. Ja, ja. Diese, was mir auch diese ganze Death Note-Kram, das ist, was wäre, wenn, mich hätte es interessant gefunden, hätte durch Zufall L noch eins bekommen. Ich sage jetzt nicht zu viel, dass es, wenn es Shinigami gibt, mehrere Shinigamis oder Shinigami gibt, dann gibt es auch logischerweise mehr Death Notes. Hat der Peter erklärt, das sind die Bücher der Shinigamis, die da verlieren oder mit Absicht irgendwo hinstreuen, weil den langweilig ist, wie es Ryuk, wie es bei Ryuk war, der so ein bisschen auch so ein bisschen rebellisch drauf ist, sag ich mal. Und ja, das wäre auch ein interessantes Ding gewesen. Hätte Light auch hätte L auch so ein Ding bekommen. Aber ich glaube, er hätte es nicht benutzt. Er hätte es einfach nicht benutzt. Er ist dazu, der hat seine Ideale. Und die zieht er durch. So. Interessant wäre es gewesen, wenn er den einfach irgendwie aufs Glatteis geführt hätte. Wenn er so getan hätte, es wollte er jemanden umbringen. Ja. Oder als hätte er einen Death Note und tut einfach so und Light denkt, oh Gott, jetzt muss ich reagieren und führt ihn so ein bisschen aufs Glatteis und dann sagt er, ich habe gar keins, das war alles nur gefaked quasi. Da muss man eben sagen, da erfährt eben L auch zu wenig in der Zeit von dem Anime einfach und der ganzen Story. Da ist L immer so regelrecht raus, was das angeht. Also erfährt da sehr wenig. Und er hat nicht die Chance, ja, sagen wir es mal so, was noch mehr zu erfahren. Ja. Guter Spoiler. Ich glaube, wir müssen auch so langsam in den Spoiler-Part gehen. Ja, damit haben wir jetzt offiziell den Spoiler-Part betreten, schaltet jetzt aus, wenn ihr es noch gucken wollt. Oder wenn euch Spoiler relativ egal sind, wie mir eigentlich meistens, dann ist mir das relativ wurscht. Ab in Spoiler-Part. Ab in Spoiler-Part. Rein geht's. Luke stirbt, Leia nicht. Das wird jetzt auch so der Running Gag. Ja, ja. Luke stirbt. Nee, also das ist... Was wollte ich jetzt sagen? Gerade einen Faden verloren. Also ich finde es echt geil, wie diese Serie so anfängt, wirklich so, du denkst am Anfang noch, nach der ersten Tötung, die quasi Light vornimmt, denkst du dir, ja, okay, das sind, also ging mir zumindest so, ich habe so gedacht, gut, das war jetzt jemand, den weint eigentlich keiner eine Träne nach, gell? Es war jemand, der hat da seine Familie entführt, gell? Und da denke ich mir so, gut, der hat es vielleicht verdient, gell? So, das ist ja so die Grundprämisse, mit der es so losgeht, wo du denkst, ja, gut, er tut's eigentlich aus edlen Motiven, aber diese Stimmung kippt eigentlich so schnell, dass er einem sagt, ich werde eine neue Welt erschaffen. Ja, das wird so schnell größenwahnsinnig. Quasi 2 Minuten später ist er eigentlich schon total der größte Kunde. Ja. Und denkst einfach, das ist sowas, das hatte ich mal vor ein paar Folgen, hatten wir mal irgendwann so eine Diskussion über Religion und das hat auch sehr viele religiöse Anleihen, so diese ganze Kira Death Note Geschichte. Ja. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel dafür, wie Religionen ausgenutzt werden können oder wie man einfach Leute manipulieren kann mit Religionen. So. Mhm. Das bestätigt mich immer in so meiner Haltung gegenüber Religion so ein bisschen, weil es für mich so eine typische Geschichte ist. So, gell? Man hat so schön viele religiöse Motive wirklich drin mit dem Apfel, gell? Die Versuchung, so das so Ryuk, da isst ja immer diese scheiß Äpfel. Gell? Das ist so richtig. Das ist für mich zum Beispiel so ein Comedy-Aspekt so an der Serie, dass Ryuk ständig diese scheiß Äpfel will. Und manchmal so richtig steil drauf geht. Ja. Wenn er eine Weile lang keinen Apfel mehr hatte. Was gibt Äpfel? Äpfel. Ich will jetzt Äpfel haben. Äpfel. Ryuk, wir werden gerade überwacht. Das sieht nicht gut aus, wenn du... Man muss dazu sagen, die Shinigamis kann nur derjenige sehen, der ein Death Note berührt hat. Ja. Das passende Death Note berührt hat. So. Und Light wird überwacht in seinem Zimmer von L Und du kannst jetzt hier keine Äpfel essen. Das sieht komisch aus, wenn dir die Äpfel verschwinden. Und da hat er richtig Entzugserscheinungen und so weiter und so fort. Okay, das war ganz cool. Ja, das stimmt. Das ist das, was ich so meine mit dem Humor so ein bisschen an der Serie. Also es gibt immer mal, sie hat wenig Humor, die Serie, muss man wirklich sagen. Ja, sehr ernst. Aber es gibt so Punkte, wo ich mich kaputt lachen könnte. Wirklich, es gibt diese Szene, in der eigentlich Light geheim halten will, dass er mit Misa zusammen ist. Ja. Und merkt, auch die ist bekannt wie ein bunter Hund, gell? Ja. Scheiße, gell? Ja. Das ist ganz schlecht für meinen, um mich selbst zu decken eigentlich, gell? Und dann kommt die auf offener Straße an, sie weiß eigentlich, sie sollte Klappe halten, sollte es ruhig angehen lassen, und sie kommt an und freut sich einfach nur so, ihn zu sehen, und springt ihn an, reißt ihn um, und dann kommt so sein Gedankengang, und da habe ich mich kaputt gelacht, einfach so dieses, ich verspüre zum ersten Mal im Leben das Verlangen, eine Frau zu schlagen. Das meine ich so, das ist so ein, ja. so ein leichter Humor, wo ich mich dann wegwerfen könnte, so punktiert wirklich, so auf den Punkt gebracht, an bestimmten Stellen eingesetzt, und es ist einfach verdammt witzig an der Stelle. Ja. Aber sonst muss man wirklich sagen, diese Serie nimmt sich verdammt ernst. Also ich finde es auch gut, dass der Tod von den Leuten nicht so überinszeniert wird. Also Tod ist eigentlich fast ein Nebenprodukt in der Serie. Ja, also, das ist. Man sieht es immer mal, aber es wird relativ schlicht gehalten. So, siehst dann hier, zack, da fährt jetzt gegen was dagegen, gut, das war's. Oder fällt um, hält sich. Es gibt viele Herzinfarkte einfach, ja, so. Ja, viele. Entscheidet sich ja dafür, dass quasi sein Markenzeichen ist. Ja. Ja, er bringt sie nicht in verschiedensten Arten um, Hauptsache irgendwie kreativ und auch jetzt könnten wir es möglichst brutal machen, sondern einfach, ja, das ist mein Markenzeichen. Ich lege sie einfach alle um mit Herzinfarkt. Mhm. Weil wenn man nämlich nach 40 Sekunden nicht die Todesursache einträgt, dann ist automatisch Herzinfarkt. Genau. Auch dieses Aufsplitten mit Regeln, neue Regeln, Regeln hinzufügen, ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also ausgedachte Regeln mit eintragen lassen von Light. Es ist das Death Note an sich ist auch sehr was sehr Faszinierendes. Mhm. Ja, was sehr Interessantes. Wie sieht's aus mit dem Blick des Shinigami, Peter? Handel eingehen oder eher nicht? Ist interessant, gell? Ich sage mal, wenn du wirklich Kira sein willst, wenn du wirklich mit unbedingtem Willen diese Gerechtigkeit einführen willst, dann brauchst du diesen Scheißblick. Es geht klar, du kannst das merkst du, dem du kannst es natürlich immer geschickt machen und sowas. Er kriegt so oft Hinleit, ja. Aber am Ende braucht er oft Misa einfach mit diesem Scheißblick. Gell? Klar, er benutzt sie wieder in dem Moment. Sie geht den Handel sogar zweimal ein. Blöde Kuh. Ja, man muss dazu sagen, man kann diesen Handel eingehen. Dann sieht man quasi über dem Menschen seinen richtigen Namen und seine restliche Lebenszeit. Genau. Wenn man den Menschen ansieht. Und der Haken an der Sache ist, man muss die Hälfte seiner verbleibenden Lebenszeit abgeben. Und die weiß man ja auch nicht. Und die bekommt im Endeffekt der Shinigami. Genau. Und selbst wenn man diesen Blick hat des Shinigamis, kann man seine eigene Zeit immer noch nicht sehen. Nee. Also Shinigamis können gegenseitig die Zeit quasi nicht sehen und Death Note-Besitzer können quasi, also Menschen mit Death Note können auch gegenseitig die Zeit nicht sehen. Ja. Weil sonst könnten sie sich ja wieder gegenseitig die Zeit sagen oder einfach in den Spiegel gucken und sehen, ach, alles klar, so lange habe ich noch, in der Zeit mache ich noch das und das. Finde ich auch gut, dass sie das ausschließen, weil das wäre so ein Ding, das wäre so absurd, wenn du deine eigene Lebenszeit wissen würdest. Gell? Es ist schon absurd, dass du weißt, wann der stirbt oder der. Gell? Im Prinzip kannst du auch warten, wenn du siehst, okay, der stirbt nächste Woche, brauche ich nicht mehr einzutragen, so ungefähr. Gell? Aber es ist eine interessante Komponente und deswegen sage ich gerade, wenn ich die Möglichkeit hätte und wenn ich wirklich Kira sein wollte, ich will nicht mit Kira sein, sage ich nochmal dazu, mit demselben Ziel. Ich glaube, ich würde nehmen, weil es einfach ist. Das ist einfach. Im Prinzip, dadurch, dass er selbst den Blick nicht hat, entgeht ihm oft die Möglichkeit, L zum Beispiel umzubringen in der Serie. Ja. Hätte er den Blick, L steht so oft vor ihm, gell, und er versucht es dann wieder über Misa, weil er seine eigene Lebenszeit nicht opfern will. Ja. Natürlich, er will so viel wie möglich Gutes tun, in Anführungsstrichen, und deswegen macht er es nicht. Und er ist, glaube ich, auch zu eitel. Er will auch Ryuk nicht den Gefallen tun, einfach seine Lebenszeit abzudrücken. Ja, weil der so ein Halsabschneider für ihn ist, so einfach. Und Ryuk auch immer so eigentlich manipulativ ist in dem Sinne, gell, und sich immer kaputt lacht und eigentlich nur entertained wird. Eigentlich ist er wie so ein Zuschauer. Wie so ein RTL-Zuschauer. Ja. Der Bauer sucht Frau guckt. Nebenbei, sind die doof. Dabei ist es eigentlich nur ein Spiegel seiner selbst, der Fernseher. Okay, es war nochmal ein schöner Hate nebenbei, den ich noch mit eingestreut habe. Aber wie gesagt, wenn du es wirklich sein willst, also ich glaube, ich würde den Handel machen. Wenn ich Kira sein würde. Du nicht, ja? Ja, man muss bedenken. Also da ist auch wieder dieser religiöse Aspekt dabei. Wir glauben nicht an Himmel und Hölle. Es wird auch gleich am Anfang gesagt, ein Death Note-Besitzer, jemand, der jemanden mit dem Death Note umbringt, na gut, dann hast du eh schon jemanden umgebracht, kommt nicht in Himmel oder Hölle. Es erfährt ja Leid auch erst, nachdem er es getan hat. Das ja. Ja, das hat er so schon mit Absicht gemacht. Ja. Hätte er das vorher gewusst, hätte er sich vielleicht nochmal überlegt, gell? Ja. Super krass. Na, wie würdest du verfahren? Du würdest es auch nicht machen. Also, nee, das nicht. Nee. Das, ich glaube, nee, das würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Ja, du musst doch erstmal gucken, ob überhaupt ein Gegenspieler kommt, der so schlau und so intelligent ist wie L und Nia. Ja gut, du kannst ja, ihn ja jederzeit eingehen, den Pakt. Deswegen. Das ist ja das Gute. Deswegen kann man sich das doch aufsparen. Ja gut, also ob ich es sofort gemacht hätte, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hätte es auch erstmal so wie Leid gemacht hat, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt hätte ich mir den selbst gegönnt einfach. Ja. So, hätte ich mir gedacht, fuck it. Und dann suche ich mir lieber einen Nachfolger. So das Schlimme ist, ich glaube, ich bin in der Hinsicht kein guter Mensch. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, was kommt denn jetzt? Würde ich mir Leute bei Facebook raus mit Klarnamen und würde sagen, aufschreiben, hebt ihr ganzes Geld und verkauft in den nächsten 2 Tagen. Wie lange konntest du die in dem Anime manipulieren? Das wurde, glaube ich, gar nicht. Das wurde gar nicht präzisiert, ne? Das wurde gar nicht präzisiert. Im Film sind es nur 42, also sind es nur 48 Stunden. Also 2 Tage. Maximal 48 Stunden, das weiß ich noch. Und, würde ich sagen, so Personen A und B, was zum möglichst, verkauft ihre ganzen Sachen. Behält das Geld in Bar, nimmt die ganzen Ersparnisse ab und schmeißt sie in den und den Briefkasten und bindet sich dann Gewichte an die Füße und schmeißt sich in einen See. ich glaube, ich wäre so einer, dass ich versuchen würde, selbst zu bereichern. Es lässt jetzt ganz tief blicken, gell? Aber ich weiß nicht. ich bin halt so. Du suchst nach dem perfekten Verbrechen eigentlich. Eigentlich schon, ja. Und selbst noch möglichst das meiste rauszuholen, gell? Ja, klar. Da muss man wieder sagen, da finde ich wieder Leid ganz interessant, da versucht schon für sich selbst, der will einfach nicht sterben. Das ist eigentlich so sein Hauptmotiv. Und gleichzeitig will er eine bessere Welt aus seiner Sicht schaffen. Ja. Aber er versucht sich nie an anderen zu bereichern. Das stimmt. Das ist eigentlich das Interessante daran. Er hat ja dieses Ideal, ja. Sein Vater ist Polizistensohn, ja. Mhm. Er bekommt mit, ich weiß, ja, doch, wie ungerecht das Rechtssystem auch mal sein kann. Das haben sie jetzt nicht explizit gesagt, aber es wird wahrscheinlich so sein. Zumindest im Film war es so. Und er gibt seine Ideale nicht auf, bis zu dem Punkt kommt zum Selbstschutz. Also bis der Selbstschutzpunkt kommt. Man muss ja auch sagen, er wird ja dann auch vom Volk verehrt und geliebt und es gibt Kira Anhänger und nachdem es diesen krassen Cut gab, ja, in der ungefähr der Mitte nach Folge 20, glaube, nach Folge 20 kommt ja dieser krasse Cut, wo dann auf einmal auch das Intro-Lied das kompletter Metal-Sound wird. Das ist ja hier Maximum der Hormone, heißen die. Echt? Das Maximum der Hormone. Geil. So. Ein Kumpel von mir war mal richtig Fan, oder ich weiß nicht, ob er heutzutage noch Fan ist von denen. Okay. Bei denen war auf Konzerten, die Musik ist ja nur so, das ist eigentlich so System of a Down eigentlich, so ein bisschen. Okay. Auch noch ein bisschen krasser. So ja, totales, das ist eigentlich übelstes Geholze die ganze Zeit. So totales Abgewichse und total auf Party gemacht eigentlich, also total zum Durchdrehen eigentlich gedacht. Und der hat auch gesagt, der war mal auf einem Konzert von denen, das war nur so ein kleines Clubkonzert mit 100 Leuten oder 50 Leute haben in den Club gepasst, da war ein Schweißgeruch drin quasi, alle haben geschwitzt, sind durchgedreht, das war eines der geilsten Konzerte, was der je hatte, hat er gesagt. Ja, cool. Also das ist eine krasse Band, ey. Ich muss auch sagen, ich finde den ersten Soundtrack besser, muss ich sagen. Und du warst jetzt gerade bei dem Turn. Ich hab den überskippt. Bei was war ich? Du warst eigentlich gerade bei dem Turn der Serie, so ein bisschen wolltest du drauf. Ja, ja, der so in der Mitte einfach einen fetten Turn gibt, sich auch die Grundstimmung verändert. Der ja dann noch sagt, ja, es ist jetzt so und so lange später, ich bin jetzt Polizist und selber und habe den Platz von, Achtung Spoiler, L eingenommen. Wir sind ja eben Spoiler-Part. Ja, der sagen wir mal, Light Yagami hat gesiegt gegen L. Und da jetzt quasi die L-Ermittlung, die Kira-Ermittlung jetzt leitet als neuer L. Mhm. Und dann noch sagt, ja, die Verbrechensrate ist um 90% runtergegangen. Das ist was, gell. Also das ist schon, das ist schon richtig was. Das ist übel, ja. Schöner Erfolg. Das ist ein Erfolg. Dafür, definitiv, dass so viele Leute gestorben sind. Definitiv, ja. Das Ding ist halt, ich hätte halt immer Schiss. Was ist, wenn diese Person unschuldig war? Ja. Dieser Zweifel im Hinterkopf, dass der auch nicht kommt bei ihm, das finde ich ganz, ich weiß nicht, ob es einfach nicht. Ja, hat immer so das Gefühl, er tut das Richtige. Gell? Ja, so, ist so, ich meine, er ist extrem überzeugt von seinen Motiven. Ja, ja. Er ist auch eine starke Persönlichkeit. Also er weiß ja gleich, was er will und wie er es will. Und ja. Das finde ich auch total irgendwie bemerkenswert, dass der so für seine Ziele so alles tut, wirklich so. Gell? Ohne ein bisschen Verräter, wie gesagt, seine Motive so ein bisschen, finde ich, zwischendurch. Aber wie er das alles tut, auch mit der Misa, die kommt an und verehrt den und liebt den, und das ist auch eine... Wo die gar nicht schlecht ist, hat er gar keinen Bock auf die. Das ist eine total sexy Frau, gell, und er hat einfach nur so sein Ziel vor Augen, ermitteln und gucken, dass ich mich aufliege. Ja, auch Mädels. Und trotzdem immer noch Leute zur Strafe zu führen, gell. Ja. Und auch Mädels sind total uninteressant für ihn. Das ist... Misa ist für ihn ein Vehikel, ja. Und bis zu einem bestimmten Punkt ist, wie heißt sie? Die Studentin? Ja, die dann Nachrichtensprecherin ist. Also, er trägt so ein bisschen Frauen wie Accessoires so mit sich. So. Also er kann sich's auch leisten, sag ich mal. Also er ist ein Schönling, sag ich mal. Ja, er ist halt auch. Er ist intelligent. Er sieht halt auch aus wie Seto Kaiba. Ja, stimmt. Stimmt. So ein bisschen. Stimmt, ein bisschen was hat er von dem. Er ist halt sexy und eigentlich kann er jeder haben, so nach dem Motto. So wird so ein bisschen dargestellt. Er hat eigentlich die Macht der Schönheit auch noch nebenbei. Das Beauty Note. Ja. Bibis Beauty Palace Note. Kiyomi Takada. Das Sprachrohr Kiras. Das war so eine Mitstudentin von ihm. Die sieht man am Anfang und die wird dann später wieder eingeführt. Die nutzt er auch komplett aus. Also es ist wieder genau dasselbe wie Misa Amani. Er sagt hier, du wirst meine Göttin sein mit mir und so weiter und so fort. Ja, also schon nice. Nice Serie. Ich habe gerade gesehen, man sieht ja in der ganzen Serie 4 Shinigamis. Also man sieht mehr, aber man kennt nur von 4 die Namen. Ja. Ich fand es ja interessant, dass Misa Amani noch einen zweiten Shinigami hatte, quasi. Quasi dieser Jealous, der sich für sie geopfert hat. Hat sie quasi zwei, die sich für sie geopfert haben. Das ist ganz schön krass. Das ist vor allem das Tragische eigentlich an dieser ganzen Geschichte rund um Misa eigentlich, gell? Ja. Ihre Schönheit ist irgendwie so ihr Fluch so ein bisschen, gell? Ja. Und dann ist sie irgendwie so naiv und verliebt sich da auch gleich in den Leid und sowas. Und ist halt auch übelst manisch. Und findet, ja. Och, wie, du triffst dich mit anderen, ne? So ungefähr. Also richtig, so richtig bitter, also richtig böse. Ich fand das auch so gut. Das erste Mal ist, die bei dem ist, so wie die dann reden und so ihre Pläne schmieden. Und sie dann immer, ja, da musst du auch mein Freund sein, so ihm das so sofort aufdrückt, gell. Ja. Da würde ich mir auch so denken, klar, die ist jetzt vielleicht heiß und so, gell. Aber irgendwie ist sie auch ein bisschen crazy, so. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, gell. Und wie sie auch versucht, dann ihn so sofort in so eine Boyfriend-Rolle so reinzudrücken, gell. Und ich find's auch einfach cool, wie er einfach so locker bleibt oder so ruhig abgeklärt, so. Und dann sie sagt so, Ja, dann brauchst du auch meine Handynummer. Nee, das geht nicht. Wieso denn nicht? Sie rastet immer halb aus. Genau. Also nee, das geht nicht. Und gibt auch wieder logische, kluge Gründe. Hat das wieder richtig beleuchtet, analysiert. Gell? Nee, das geht nicht. Dann fliegen wir auf, gell? So nach dem Motto. Gell? Ja. Na, dann kriegst du mein zweites Handy. Gell? So, ja, das geht. Na, dann schreibe ich dir jeden Tag süße SMS und sowas. Gell? Ja. Nein, das geht auch nicht. Wir benutzen es nur für die wichtigen Sachen. Das fällt sonst auch auf, gell? Ja, das finde ich total gut. Ein bisschen schützt er sich auch selbst damit, habe ich so immer das Gefühl, so, also vor ihr. Aber es ist auch immer sehr pragmatisch, so seine Gründe. Also immer, wenn es um irgendwas geht, wo du denkst, hä, was soll das jetzt? Warum antwortet er jetzt so? Warum ist er so? Hat er immer sein Ziel vor Augen, so. Also ja. Er verliert das nie. Das ist total crazy. Also ich finde auch so in der Serie so ein bisschen Kira und Elle sind ja so die Hauptfiguren eigentlich so diese Hauptmotive. So ein bisschen sind die am Ende auch nur, also im Verlauf der Serie, irgendwann werden die auch nur noch zu Symbolen, finde ich so. Also Kira ist ja auch mal jemand anders. Ist ja nicht immer unbedingt unweigerlich Light Yagami, gell? Und Elle wird ja auch im Endeffekt dann Light irgendwann. Mhm. Und deswegen sind das eigentlich irgendwann auch nur Symbole, so ein bisschen, ja, mein Beileid. So ein bisschen sind die auch irgendwann nur so Platzhalter, finde ich. Ja. So Symbole für Gutes und Böses. Ja. Oder Gutes. Das ist ja auch ein Motiv, was relativ früh kommt, wo sie sich, ich glaube, es ist auch in der zweiten Folge direkt, wo sie dann beide sagen, denn ich bin gerecht. Genau, so, stimmt. Wo sie beide so, ja, hab ich so ja, diese, haben wir ja letztens drüber gesprochen. Diese Gegenüberstellung ist so geil einfach so. Ja. Die zweite Folge ist eine der geilsten Folgen für mich einfach. Stimmt, die ist stark. Da ist so viel drin in dieser einen Folge. Man hat diese Gegenüberstellung, obwohl sie sich gar nicht gegenüberstehen, gell, und einfach, du merkst so richtig, jetzt geht's los, jetzt nimmt die Serie richtig an Fahrt auf, so. Ja, jetzt hat er einen Gegenspieler bekommen und der ist ihm gewachsen, vielleicht sogar besser als er, aber er will es nicht wahrhaben und deswegen versucht er wieder besser zu sein als er und ihn wieder auszutricksen und da habe ich einfach gedacht, als ich diese zweite Folge gesehen hatte damals, habe ich gedacht, Jetzt weiß ich, was die Leute an der Serie finden. So, die erste Folge, ist okay, ist nicht schlecht mit der Mythologie, Death Note, stirbt, kannst Verbrecher bestrafen und sowas, hast so ein paar Fähigkeiten, dann ab der zweiten Folge wird das richtig geil. Also wenn ihr das mal gucken wollt, ey, guckt über die zweite Folge hinaus. Ey. Ja. Ab da geht's richtig los. Richtig stark. Ey. Ich finde auch cool, dass die so Charakterentwicklung reingemacht haben, auch von den Nebencharakteren. Mhm. Großes Beispiel ist für mich zum Beispiel Shuichi Aizawa. Man, die sagen immer Aizawa zu denen. Wir reden die halt viel mit Nachnamen an. Matsuda wird mit Nachnamen angesprochen. Aizawa wird mit Nachnamen. Aizawa ist ja der ganz schön bitteren Afro hat. Mhm. Und dann auch erstmal aus den Hirosetu Kaiba, der zweite von, der erste, der quasi ausscheidet daraus, der dann sagt hier, also die Polizei gibt irgendwann offiziell auf und sie ermitteln so ein bisschen im Untergrund weiter. Lights Vater kündigen dann mehr oder weniger auch mal zwischendurch. Und ja. Also sind sie nicht die Karriereleiter hinauf, sondern eher hinabgestiegen. Und Entschuldigung, da muss es noch sein. Den hab ich schon seit 2 Minuten auf der Pfanne. Das ist mir eingefallen worden. Der Sahn hat, ja, ich habe eine Familie, seid mir nicht böse, ich ziehe mich zurück aus den Ermittlungen. Mhm. Bis er dann sogar am Ende gegen Leid ermittelt. Also richtig, richtig mit einsteigt, richtig komplett am Stissel ist. Und dann auch beim Showdown anwesend ist, sag ich mal. Der eine wichtige Rolle gespielt. Ich dachte erst, naja, der hat halt einen Afro und sieht lustig aus. Matsuda ist lustig. So, erzählt zwischendurch mal Käse. Das ist halt so der junge Heißsporn in der Polizei, der aber erst redet und dann denkt. Mhm. So, wir haben ja halt Leids Vater. Ich weiß nicht, wie war das für dich? Mit wem hast du mitgehofft? Mit wem hast du, für welches Team warst du quasi? Also ich, das ist ganz interessant, das ist, interessant. Das ist, sagen, ist ganz, gell? Schwierig. Gell? So, es gibt da so viele Charaktere, wo du immer denkst, eigentlich würde mich den sein Einzelschicksal sogar mehr interessieren als das Ganze. Gell? So, ja. So ein bisschen würde mich mehr interessieren. Oder mich würde es mehr freuen, wenn der noch mehr Einfluss hätte einfach auf alles. Gell? So, jetzt mal ganz einfach gefragt. Ich muss Team L oder Team Kira? Ich muss so ein bisschen sagen, Ich war sehr traurig, als Elle gestorben ist. Auf jeden Fall, es war richtig, also es war überraschend, das fand ich sehr, sehr geil. Ja. Dass sie einfach, ich dachte, ja, Folge 20 von 37, geil, da hast du ja noch 17 Folgen Elle. Mhm. Genau, ja. Und Folge 20 geht da ja, glaube ich, auch drauf. Ich glaube 25 oder so, egal, ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wie das jetzt genau war. Gut in der Mitte. 25. Hm. 25. Ja. Und, obwohl das Bild schon ein heftiger Spoiler ist eigentlich, aber ich habe nie auf die Bilder geguckt, ehrlich gesagt. Naja. Ist eigentlich, ist wirklich schade, finde ich, ja. Also ich habe L sehr gemocht. Ja, das war für mich auch so ein bisschen, deswegen habe ich auch mal zu dir gesagt, für mich nimmt die Serie danach ein bisschen ab. Weil L für mich einfach so ein Charakter, also die bleibt trotzdem immer noch gut. Ja. Aber irgendwie mit Ls Tod dachte ich so. Naja, gerade die 2-3 Folgen danach, die waren schwierig. Und da nimmt es so wieder so ein bisschen Fahrt auf, finde ich. Ja, danach wird es aber spannend. Mello und Nier. Hm. Die sind quasi auch so eine, aus so einem hochbegabten Heim, wo Kinderheim, wo auch L war. Das, und dieses Haus, das war ja ein Waisenhaus, das wurde sogar gegründet von seinem Butler eigentlich. Genau. Also man denkt immer, es ist sein Butler. Weiß man gar nicht so genau. Er ist wie so ein Butler für ihn, aber ich glaube auch eine Vaterfigur. Ja. Es wird nie so richtig dargestellt. Das wird im Film doch mal anders dargestellt. Watari. Watari, genau. Ich wollte gerade gucken. Watari. Watari. Watari ist für mich auch eine coole Figur irgendwie. Ja, ich mag den irgendwie. Du nimmst den am Anfang am Rande wahr. Nimmst du weiter am Rande war und dann snipert der aus dem Hubschrauber raus. Das ist so für mich so eine richtige Badass-Szene, gell? Wieder da hinten so, ja. Ich pass auf, gell? Ich werde ihn nicht erschießen, gell? Aber, und trifft auch jeden Schuss, gell? Ja, klar, wenn er erschießt, gell? Bam, entwaffnet, bam. wie so ein Special Agent, gell? So Special Officer Dufer, Dufi. Mich erinnert auch dran, wenn die dann ihr Gebäude da haben und er dann immer da mit diesen ganzen Monitoren und Batterie, da muss ich immer an Batman denken. Stimmt, das hat so ein bisschen, ja. Das ist so ein bisschen Batman-Vibe, gell, so. L ist unbekannt, ist geheim, hat noch zwei weitere Identitäten eigentlich, also der erstbeste Detektiv der Welt, der zweitbeste, der drittbeste, ist alles L. Ja klar, einfach mal, super geil. So gut, ey, das könnte Batman sein, original. Da brauche ich dann nur noch ein Kostüm, dann könnt ihr durch die Welt rennen, so. Ich fand auch dieses Team, was sie sich dann holen, diesen einen Trickbetrüger und diese Sicherheitsbeauftragte, quasi so hackermäßig war die unterwegs. Ich dachte, aha, die werden jetzt ein bisschen eine größere Rolle spielen, aber waren eigentlich nur Vehikel. Ja, wenn du das nimmst. Die haben schon ein, zwei wichtige Sachen, die sie machen, aber sie werden nicht so richtig näher beleuchtet. Ja. Das hatte mich für mich so ein bisschen Ocean's 11 irgendwie. Da kam es mir vor, so, als würden die jetzt so ein Team, als würden sie so einen Bankraub planen. So, ja. So, okay, den nehmen wir noch zu, den brauchen wir noch, so einen brauchen wir noch. Und jetzt können wir loslegen, jetzt können wir das Unternehmen überfallen, so ungefähr. Also ich muss sagen, bei Team L oder Team Kira muss ich sagen, ich habe L sehr gemocht und wollte eigentlich auch immer, dass es zwischen den beiden zu einem richtig geilen Showdown kommt. Ja. Das wäre richtig geil gewesen. Und nach Folge 25 dachte ich, jetzt kann Kira auch gewinnen. Ja, ging mir auch ein bisschen so. Jetzt kann Kira auch gewinnen, dachte ich. Und da war ich so ein bisschen sauer auf Lights Vater, der den Namen nicht eingetragen hat, der ja selbst auch den Blick des Shinigamis sich besorgt hat. Und das, gut, er ist der Prototyp an Polizist, ja. Also er lebt das, ja. Das sind seine Maxime. Jeder kriegt einen fairen Prozess, jeder kriegt das und das, und ich bin Polizist mit Leib und Seele und ziehe das durch und mache das. Und demzufolge stehen sich dann quasi gegenüber. Er hat den Blick des Shinigami, kann Mellos Namen richtig sehen und trägt ihn dann aber nicht ein. Das ist auch, da muss man auch vorher noch sagen. Aber von den beiden, von Mello und Nier, erfährt man auch die richtigen Namen. Von L nie. Nee, das trägt einfach nur Rem ein. Na? Das macht ja der Shinigami im Endeffekt. Ja, Rem opfert sich für Misa Amane. Das Tragische an dem Tod eigentlich von seinem Vater, von Light Yagamis Vater, ist ja für mich, da gibt's zwei Punkte, die sind mir jetzt nochmal richtig aufgefallen. Ich habe ja die Serie jetzt auch nochmal halb durchgebinged eigentlich, in kurzer Zeit, weil ich nochmal gemerkt habe, ich hab so gedacht, gut, fängst du die nochmal an, so guckst nochmal 2-3 Folgen. Und das war wieder, als würde ich die zum ersten Mal gucken. Ich wusste zwar die Sachen schon, und ich war wieder so total gehypt irgendwie. Die Serie lief wieder an, und wie gesagt, die zweite Folge ist für mich so der Aufhänger eigentlich für die ganze Serie, wo ich dann dachte, oh geil, jetzt guckst du noch ein bisschen weiter. Im Endeffekt habe ich nochmal bis Folge, in den letzten Tagen bis Folge 29, glaube ich, geguckt. Und dann lief es jetzt die Nacht durch, deswegen sind jetzt wir alle angehackt. Aber ich habe das jetzt nochmal wie blöde angebinscht eigentlich, die Serie, weil ich die so gut finde einfach. Ja, die ist auch stark. Und mit seinem Vater, das ist mir nochmal aufgefallen, die kommen ja in dieses Haus da von Mello und seiner Gangsterorganisation, sag ich mal. Ja, ja. Und dann haben sie eigentlich, was sie wollen, sie haben das Buch zurück und sie könnten wieder abrücken. Und Light ist es, der sagt, nee, wenn wir jetzt einmal da sind, holen wir uns noch Mello, so ungefähr. Und deswegen stirbt ja nur sein Vater eigentlich, weil Light nicht einen Rand voll kriegen kann. Stimmt. Sicherlich, sein Vater könnte rechtzeitig auch den Namen eintragen, aber Light gibt den Befehl, aber er soll weitergucken. Light hätte das auch wissen müssen, dass sein Vater das nicht hinkriegt oder nicht macht. Er kennt ja seinen Vater auch schon ein bisschen länger. Und das ist auch so ein bisschen das Erschreckende, dass der Tod seines Vaters ihn eigentlich ganz schön am Arsch vorbeigeht. Und dann auch, als sie seine Schwester entführen, ja, dann muss ich halt meine Schwester auch umbringen. Ja. Ja, also das ist ein ganz schön eiskalter Bastard. Ja. Das ist übel. Eiskalt. Und für mich ist auch traurig, an der Stelle, sein Vater stirbt, hat den Blick des Shinigamis und dem Moment ist Light nicht der Besitzer des Death Notes. Und er guckt ihn an und denkt, ach, mein Sohn war es nicht. Ja. Denke ich so, oh, so ein Bastard, ey. Das, ja, stark. Sein Vater stirbt in dem Glauben und ist so überzeugt, dass sein Sohn nicht der Bösewicht ist. Gell? Ja. Und da denkst du wirklich, ey, das ist so tragisch eigentlich. Gell? Ja, es ist eine super tragische Figur. Bis in dem Moment hätte er es noch herausfinden können. Aber so, das wäre auch asozial gewesen. Ja. So gut, dann hätte er es wahrscheinlich auch noch gesagt. Hat er gesagt, ey Jungs, das ist er. Oder interessant wäre auch gewesen, er sieht's und weint und sagt nichts mehr. So nach dem Motto, stell dir mal vor, der hätte es gesehen, er hätte gedacht, ach du Scheiße, er war's die ganze Zeit und Light sieht ihm an. Aber ganz ehrlich, so hätten wir es aber, so hätten wir es gelöst. Mhm. Aber ich finde es gut, dass sie es so gelöst haben. Oh, das ist so eine geile Serie. Das ist wirklich stark. Da kannst du so geile Hypothesen auch anstellen und oh. Auch dieses Ganze, ich gebe das jetzt ab und dann berühre ich das eine und dann vergrabe ich das in den Wald und dann. Der super Plan, stark, ey, das super stark, ey. Super stark, das ist manchmal so ein Haar herbeigezogen. Hm. Aber wenn die das erklären, wenn der das aufklärt, wie alles passiert ist, macht das total Sinn. Ja. Natürlich sind da auch viele, viele Variablen dabei, die man eigentlich nicht berechnen kann. Ja. Ja. So, aber das ist halt, das gehört halt dazu, ja. Ich hänge mich an sowas nicht auf. Ein bisschen hat er auch Glück am Ende im Helikopter, dass er wirklich ihm dann auch das Buch wegnimmt. Ich hatte ja L das Buch erst in der Hand, ja. Sieht den Shinigami und er nimmt sie dann einfach, ey, zeig mal her. Und er weiß ja eigentlich gar nicht mehr, dass es sein Plan war, das Buch wieder in die Hände zu bekommen. Gell? Ja, so ein bisschen ist da auch Glück dabei. Aber das ist eben so geschrieben. Und ich finde das auch gut. Interessant finde ich, das habe ich als trivialen Fakt so gefunden, so ein bisschen Trivia, dass Nier und Mello ursprünglich als Kinder angedacht waren von L. Aha. Deswegen hat vor allem Nier, glaube ich, auch so eine Ähnlichkeit mit L. Also ich finde, er hat eine starke Ähnlichkeit. Sie haben es dann geändert so ein bisschen, also das ist dann eher die Nachfolger waren im Endeffekt, gell, aber interessanter Gedanke, dass L auch noch Vater wäre, gell, dass die Kinder wären, die Kinder kommen zum Könnte Vater. Ich mir aber bei dem nicht vorstellen. Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Hätte nicht zu seiner Rolle gepasst. Ist es We Will Underwood hier? Was wäre jetzt? Na, in Nier sieht das wie We Will Underwood ein bisschen. Kennst du Wie Will Underwood noch? Ja, kenne ich. Ach, nee. Also wie gesagt, also uneingeschränkte Empfehlung für Death Note. Ja, super nice. Fall, gibt viel, kann man viele Gedankenspiele. Auch dieses, was würdest du damit tun? Würdest du jemanden umlegen? Das ist auch so eine interessante Frage. Ob man wirklich dann die Balls hätte, sag ich mal. Mhm. Würde ich jetzt sagen, Robert Geiss überweist mir sein ganzes Geld. So, Donald Trump überweist mir sein ganzes Geld. Wisst ihr wie? Mhm. Aber mit überweisen ist halt schwierig. Mhm. Weil du bist halt trackbar. Ja. So. Du musst das schon hier direkt in den Briefkasten, musst du das schmeißen lassen. Ist clever. Ein Briefkasten oder als Geocache. Das wäre gut, ey. Als Geocache. Ich finde diese Idee auch. Also, weil ich aber nicht. Cash? Ja. Mit Cash. Cash. Geocache. Geocache mit richtig Cash. Ich hole Geld, ich hole Geocache. Das erinnert mich ein bisschen an die Sache mit Pablo Escobar, der ja total viel Geld vergraben hat, weil er nicht wusste, was er mit dem Geld machen sollte. Weil er so viel Geld hatte. Er hat das Geld vergraben in Kolumbien. So ein Kunde. Der hat im Monat $2000 für Gummibänder ausgegeben. Für normale Gummibänder, um sein Geld zu bündeln. Der, ohne Scheiß, das war so. Ach du Scheiße. Der Typ war fucking reich. Die Probleme will ich mal haben, ja. Auch eine starke Serie, Narcos, muss ich noch weiter gucken. Empfehle ich dir. Okay. Jo, ich habe noch so ein, zwei Sachen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es gibt mehrere Filme sogar, aber meistens sind es nur Neuschnitte von der Serie. Ein bisschen anders, auch mit anderen, mit ein bisschen anders die Dialoge ein bisschen verändert und quasi eine Erzählerstimme quasi. Der Manga, den finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, den kann ich mir den nochmal lesen, ja. wenn du den hast. Interessiert mich einfach mal, wie der so ist, wie der so wirkt als Manga. Es gibt 3 Videospiele, die sind aber nicht bei uns, sind bei uns nicht erschienen. Mhm. Für den DS. Die müssen auch so ein bisschen die Handlung wiedergeben, da kannst du sogar auswählen, welche Seite du willst. Das finde ich ganz cool. Was ich ganz interessant finde nochmal nebenbei, die unterschiedlichen Handlungsansätze von Mello und Nier. Ja, der eine, der sich wirklich mit der Mafia verbündet und dann auch, sag ich mal, Mittel benutzt, die, ich meine, um in der Mafia akzeptiert zu sein, musst du ja auch andere Sachen zu machen, andere Sachen machen, zum Beispiel. Zum Beispiel Schokolade essen. Zum Beispiel Schokolade essen. Aber das mit dem Süß, das ist so, Schokolade essen. Das Süßigkeiten sowieso immer ein großes Ding in der Serie. Süßigkeiten sind auch viel drin. Ja, das ist eigentlich so eine richtige Essserie. Ja, und nur Nier, der spielt die ganze Zeit, hat die ganze Zeit Spielzeug am Start. Und Erdbeeren sind auch häufig drin in der Serie, ist mir aufgefallen. Ja. Also L ist häufig Erdbeertorte. Und auch Misa, als sie dieses Fotoshooting macht, als man sie so kennenlernt, hat sie auch mal so eine Erdbeere am Mund so beim Posieren. Gell? Ja. Das fällt mir gerade so auf, dass Erdbeeren kommen häufig vor. Scheiße, wahrscheinlich, weil viele Leute unter die Erde bringen. Ich feiere dich hart für den Apfelvergleich, ey. Ja, ich feiere dich hart. Geil. Naja, mir ist das nicht so, ich habe da nicht so in dieser Dimension gedacht, ja. Aber das Ding ist, das habe ich auch nochmal nachgegoogelt, so religiöse Symbole so. Und da hieß es auch, die Macher haben da gar nicht dran gedacht. Das ist eigentlich noch das Interessantere. Also man hat so diesen Vergleich, das ist unterschwellig. Das war wahrscheinlich einfach eine Idee, ja. Wäre geil, wenn der Äpfel ist, so irgendwie, wir finden Äpfel geil. Und dass es auch noch diese religiöse Bedeutung gleichzeitig hat, ist eigentlich göttlich. Auch vielleicht wollen sie es auch nicht zugeben. Ja. Ich gedacht, vielleicht wollen sie ein Mysterium draus machen. Ja, es ist dann noch ein Musical erschienen. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das am 6. April 2015 in Nissei Theater in Tokio uraufgeführt wurde. Ich schreibe deinen Namen in das Death Note. Das ist sogar richtig oft, die Songs. Akt 1 ist Where's the Justice? Das macht Light und das Ensemble. Der Only Human, da singen Ryuk und Rem. Rem ist übrigens die Sängerin von R.E.M. Nee, war ein Witz. Death Note, das Lied Death Note singt nur Light. Das geht, kannst du dir halt angucken, ja. Ey, da hätte ich richtig Bock auf das Musical. Ja, aber du verstehst halt kein Wort, das ist Japano-Scheiß. Das ist halt, wenn das in Tokio aufgeführt wird, da verstehst du da kein Wort. Aber hätte ich Bock drauf, ey. Wahrscheinlich würde ich mir das auch mal reinziehen, aber ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann auch von geilen Death Note Zeug auch nicht genug bekommen. Ich könnte mir auch so richtig vorstellen. Ja, ich finde das aber gut, dass es nicht zu viel macht. Ja, ist auch wieder gut, dass es nicht so verheizt wird. Ich muss auch gerade nochmal sagen, weil du das gerade nochmal mit Nier und Mello hattest. Ja. Für mich ist jetzt auch nochmal so richtig aufgefallen, die sind für mich nochmal wie so ein kleiner L und Kira eigentlich fast. Ich finde so, du hast L und du hast Light so ein bisschen als Gegenspieler, so die irgendwie eine gewisse Beziehung miteinander haben, sich versuchen gegenseitig auszuspielen und sich irgendwie sehr ähnlich sind trotz allem, gell? Ja. Was ihre Ermittlerweise angeht. Und Nier und Mello sind eigentlich auch wie so Rivalen um den L-Thron und gehen dann weiter, wie du gesagt hast, ganz unterschiedliche Ansätze und sind eigentlich auch schon wieder fast, werden dadurch automatisch Rivalen. Die werden Rivalen, gell? Ja. Und sind obwohl sich eigentlich auch sehr ähnlich, weil sie beide der nächste L sein sollen. Obwohl bei Mello dann die Erkenntnis kommt, wir müssen zusammenarbeiten. Anders geht's nicht. Dieser Grundansatz, den sie am Anfang wählen, so, das wirkt so richtig nochmal für mich wie so ein zweiter Kira und so ein zweiter L, so wirklich so. Aber nein, ich heiße N. Nennen Sie mich doch N. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich nehme mir diese Schriftart, das habe ich nachgeguckt. P. Old English Text MT. Und ich nehme, nennen Sie mich P. nennen Sie mich P. Nennen Sie mich, wie sieht denn das P aus? Ja, sieht nicht schlecht aus, kann man nehmen. Gregor hat häufig mal ein L-T-Shirt an bei Rocket Beans, ist mir mal aufgefallen. Ach echt? Ja, zum Beispiel bei der einen Folge Speedrun da alle letztens. Da fällt mir auf, ich habe noch kein Death Note-T-Shirt, ey. Da brauche ich auch irgendwas noch. Geiles Ja, da würde ich irgendwas mit Ryuk haben wollen oder mit L. Oder Misa. So, Peter, ich lese dir jetzt was vor. Ja. 3. Oktober 2007, 17.17 Uhr, hat rpm-online.de Manga-Mord versetzt Belgien in Angst. So. Hast du gehört? Ganz interessant. Brüssel. Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche mit Zitaten aus dem japanischen Manga-Comic, aus einem japanischen Manga-Comic, geht in Belgien die Angst um. Super geil. Haben sie einfach mal hingeschrieben, auf dem Zettel, daneben der zerstückten Leiche lag, ich bin Kira. Das ist so übel, ey. Das ist richtig bitter, ey. Dass du das überlegst, gell? Also, das ist interessante Kuriosität, ja, so. Und das ist allein nochmal so ein Beleg dafür, welchen Kultstatus dieser Anime hat, ey. Na. Wie krass das ist. Und ich habe auch gehört, also ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, so was so Fakten angeht rundherum. Und da habe ich auch gehört, dass es auch wirklich viele Schüler gab. Es gab richtig ein Verbot in Provinzen von China auch, wo einfach viele Schüler mit diesem... China oder Japan? Ich glaube China, hatten sie gesagt. Bin ich gerade nicht sicher. Jedenfalls auch in einigen Provinzen, wo viele Schüler mit einem Death Note in die Schule sind und Lehrer notiert haben und andere Schüler und sowas. Und dann gab es wirklich ein Death Note-Verbot und sowas. Krass. Das musst du überlegen. Wirklich, wirklich Heranwachsende gedacht haben, das geht, wenn ich mir jetzt so ein Death Note zulege. Und da habe ich auch interessante Diskussionen gefunden auf so Wiki-Seiten und haben sie gesagt, ha, diese Idioten, die wissen wohl nicht, dass man nicht mehr als 6 Death Notes gleichzeitig verwenden kann. Das stimmt. Deswegen haben die nicht funktioniert. Ja, stimmt. Fand ich lustig. Es funktionieren nur die ersten 6, die in die Welt kommen. Total geil, ey. Super gut, ja. Ja, das kann ja auch nicht funktionieren, wenn es zu viele gibt. Ja. Welches funktioniert jetzt wirklich? Wie fandst du das Ende? Das Ende war für mich so ein bisschen... ich hätte es gerne nochmal gesehen, weil ich mir gerade nicht mehr ganz sicher bin. Ich weiß noch, als ich es damals gesehen habe, war es für mich ein bisschen unbefriedigend irgendwie. Irgendwie fand ich es nicht so geil, diese Gegenüberstellung. Ich fand es zwar gut, dass sie das nochmal am Ende so alles auf den Punkt gebracht haben und dass er jetzt überführt wird und alles, gell, und ich weiß noch, ich war unbefriedigt mit dem Ende. Das empfand ich nicht so. Ja? Also ich fand's der Moment, wo L draufgegangen ist, wusste ich ungefähr was. Er kann nur gestürzt werden im Ende. Am Ende. Und dass er sich wehrt, war auch klar. Dass er irgendwie versucht, noch ganz schnell irgendwo was reinzukriegseln. Dass die Chancen sehr, sehr gering waren, dass das funktioniert, weil es ja auch noch 40 Sekunden Delay gibt. Ja. Er ist ja dann noch dann in seiner Panik ist er dann einfach auch nicht rational, hat er nicht mehr rational gedacht. Ich fand das Ende eigentlich sehr stark. So. Ja. Also was heißt sehr stark? Es war sehr ruhig, unerwartet ruhig. Ja, deswegen. Sehr ruhig. Ich hab mir nochmal so einen Showdown gewünscht, irgendwie so richtig bombastisch. Ja. Ich meine, so dieses mit den um die Ecke denken und so weiter und, das war gut gemacht, ja. Und so weiter und so fort. Dieser Trick, wie die dann rausgekriegt haben, wer ist Kira und wer nicht und, wie sie da das Death Note ausgetauscht haben, das war schon eine tolle Lösung eigentlich. Das ist eine tolle Lösung des Falls. Und das ist nun mal bei Krimi ist nämlich nicht immer Krach, Boom, Ente angesagt. Das stimmt, ja. Da ist nicht immer Krach, Boom, Ente angesagt. Kannst du nicht. Ja, aber aber auch dieses wie der dann auf dieser Treppe liegt, ne, und quasi siehst halt, wie Ryuk seinen Namen einträgt, ne. So, das ist halt, doch, das fand ich war ein gutes Ende und ich finde, die sollten es auch dabei belassen. Also wenn sie euch wollen, ich hoffe, die kommen nicht auf die Idee, dann nochmal was zu machen. Wo ich mir da als Spiel auch interessant vorstellen würde. Inwiefern Spiel? Nein, ein Game einfach. Ich weiß auch nicht, wie man es machen sollte. Also es wäre dann eher ein Graphic Novel wahrscheinlich. Wie die DS-Spiele. Du kannst halt nur so Inspector Layton machen, so ein bisschen, mit Rätseln und. Ja, das, ja. Das Problem ist nur, du musst ja eigentlich für das Spiel wieder andere Sachen ausdenken eigentlich. Das ist, wenn du die Story schon kennst, sei ich total bescheuert, oder? Ja. Das zu spielen. Also, ja, das sicher. Man müsste es mal spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, wenn du die Story kennst. Ja, aber mit den Schriftzeichen kriegst du eh nichts mit. Ja, das stimmt. Wenn es nur auf Japanisch gibt. Ich finde das alternative Ende, das habe ich leider nicht gesehen, das habe ich nur bei Wikipedia gelesen. Fand ich sehr interessant. Ach so, ja, das habe ich auch gehört. Sieht man im Reich der Shimigamis, das parallel zur Menschenwelt existiert, wie ein geheimnisvoller Shimigami mit gewissen Ähnlichkeiten zu Leid nach Ryuk sucht. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das wäre für mich schon wieder so ein Anknüpfpunkt fast. Ja. Das wäre geil, wenn Leid als Shinigami auf die Erde zurückkommt. Und dann dort versucht seine... Ich meine, er hat ja schon in Kira Nachmacher gefunden, der dann auch sagt, hier, mein Gott spricht mit mir. Ich wurde erwählt. Ja. Mhm. So. Obwohl, das würde deinem Klubbe zu weit gehen. Ja. Also es ist eine geile Serie und wie bei geilen Sachen, auf der einen Seite möchte man gerne mehr. Mehr. Auf der anderen Seite will man, dass das einfach in Ruhe gelassen wird. Ich wollte gerade sagen, damit soll das dann auch geil sein. Damit das Geile aber auch geil bleibt. So. Ja, ist schwierig. Schwierig. Also man kann einfach sagen, es ist ein geiles Machwerk, so wie es ist. Man könnte auch Leid und die Leitsache und die L-Sache einfach mal außen vor lassen. Das ist zum Beispiel etwas. Man könnte, hier in dem alternativen Ende, Ryuk erzählt dem unbekannten Shinigami die Geschichte von Leid, woraufhin der unbekannte Shinigami schlussendlich sich selbst auf den Weg macht in die Menschenwelt. Naja, ich weiß nicht, man könnte das Pferd ja nochmal von vorne aufzäumen. Aber eigentlich wäre es auch Quatsch, das ist eigentlich alles erzählt. Ich meine, mehr gibt es jetzt auch nicht her, finde ich. Du müsstest wieder jemand Hochintelligenten nehmen. Oder jemand, ich weiß nicht, du kannst das jetzt nicht toppen, also du kannst nicht irgendwie sagen, mir würde da jetzt auf Anhieb nichts einfallen. Da habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, auf die gleiche Art und Weise mit so einer Detektivgeschichte ist es schwierig, immer aufzuzäumen, gell. Da brauchst du gewisse Charaktere, damit das wieder so funktioniert, gell. Ich könnte mir so vorstellen, so kleine Geschichten oder so Mini-Stories, wo mal jemand einen Death Note bekommt und so ganz andere Ziele verfolgt oder sowas, wo dann mal ein Mafia-Boss das Ding bekommt. Hast du schon so ein bisschen hier mit drin, mit dem Unternehmen und sowas, ja. Gibt's auch in der Serie. Wie hieß das Unternehmen nochmal? Oh, das habe ich wieder vergessen. Warte, man müsste doch bei da stehen, du hast doch gerade ein Mitglied für die Super Group. Die Super Group, genau. Nee, das ein bisschen ist es auch schon wieder drin, das ist eigentlich das Ärgerliche, gell? Das ist eigentlich viel abgedeckt. Eigentlich müsstest du... Schwierig. Mich würde interessieren, wenn ein Shinigami sein Death Note in einem Gefängnishof verliert. Ja. Also wenn jemand das Ganze bekommt, na gut, mit der Gangstergeschichte, wenn halt jemand ein kompletter Psychopath, ja, so ein richtiger krasser Serien, der schon drin sitzt wegen Serienkillerei, ja, der dann das Ding findet. Also richtig bösartig und düster. Also richtig düster krass, und bösartig. Ja. Aber das wäre dann auch wieder zu gewaltexzessmäßig wahrscheinlich. Weil ein krasser mehrfacher Serienmörder, der bringt die ja nicht einfach nur wie Leid mit einem relativ humanen Herzinfarkt um. Das stimmt, das wird... Damit, das ist eigentlich fast schon die perfekte Überleitung zum Film. Deswegen habe ich gerade zugeklappt. Fällt mir das gerade auf. Gehen wir mal über zum Film. Zum Realfilm. Vielleicht fällt uns da noch was ein. Zu dem neuesten Realfilm, oder? Ja, hast du noch einen von 2017. Gefunden? Netflix Original. Netflix 2017. Netflix Original. Original Film. Netflix. Netflix. Lateflix. Lateflix. Ja, was soll ich zu dem Film sagen? Ich war ja ein bisschen geschockt, dass da Willem Dafoe, Willem Dafoe mitspielt als Ryuk. Hätten sie sich auch sparen können, hätten jemand anders nehmen können, hätten das Geld für was anderes verwenden können. Das stimmt, ja. Aber das Gesicht passt einfach gut, ey. Das finde ich schon. Aber ja. Das hätten sie auch ohne den hinbekommen. Ja, na klar, weiß ich. Also das war Quatsch. Dann, was ich toll fand, Ryuk hatte dieselbe Stimme. Das war cool. Light auch, glaube ich. Light, ja, habe ich nicht drauf geachtet. Es ist mir nochmal aufgefallen, als ich die Serie danach geguckt habe. Ich habe den Film nämlich auch neulich nochmal geguckt mit meiner Freundin. Ja. Weil die den noch nicht kannte und interessiert war. Und Willem. Habe ich den nochmal gesehen. Danach habe ich die Serie angefangen, habe gemerkt, das ist die gleiche Stimme. Ach so. Ja, und ich glaube sogar von L ist auch die gleiche Stimme. Aha. Über L reden wir nachher. So. Also wir fangen mal von vorne an. Also dieser Film, den haben sie auf jeden Fall geografisch versetzt. Das spielt in Seattle. Mhm. In Amerika. Was ich ganz interessant fand, war, dass L, sowohl L als auch wie heißt der? Watari? Nee. Kira? Light? Achso. Light Barker? Nee, Turner oder Barker? Turner heißt er. Light Turner. Nicht Yagami. Ich war schon. Sind Rechtshänder im Anime und da sind sie Linkshänder. Warum? Zufall? Ausgedacht? Keine Ahnung. Beide Linkshänder. Gar nicht drauf geachtet. Also ist es wieder, er ist wieder Polizistensohn. Ich fange mal mit den Sachen an, die ungefähr gleich sind. Light ist männlich. Ist Schüler. So. Dann gibt's ein Death Note. Es gibt Ryuk. Es gibt, der Vater ist Polizist. Hm. Und das war's eigentlich schon. Die erste Regel ist auch dieselbe. Nach 40 Sekunden sterben die Leute. Das war's. Äpfel gibt. Äpfel, ja. Es werden viele Äpfel konsumiert. Was ist noch gleich? Es wird gegen Kira ermittelt. Mhm. Es gibt Kira-Sympathisanten. Ist auch gleich. Ja, es gibt auch die Sonderkommission. Es gibt die Sonderkommission. Mit reingerät. Das Eis. Das ist mir etwas, was mir nochmal aufgefallen ist, was wirklich im Anime auch drin ist. Dieses scheiß Eis, das ist nur in so einer kleinen Szene. Da kommt er rein in das also der Vater von Light kommt rein in das Quartier und das Sonderermittlungsstimmt. Stimmt. Und Batterie drückt ihm direkt sein Eis in die Hand. Ja, stimmt. Stimmt, genau. Das Eis ist gleich. Batterie hat denselben Namen. Hm? L hat denselben Namen. Ja, gut. Da muss man dann hört es aber auch schon wieder auf, eigentlich. Dann fangen, also es gibt viele Unterschiede. Ich habe irgendwie versucht, eigentlich ärgert es mich, dass ich diesen Film nicht vorher geschaut hast. Nee, auch nicht. Aber dass ich halt diesen Film nicht unbeleckt gucken konnte. Mhm. Ja. Also quasi, dass ich habe ja damals zu dir gesagt, wo du über diesen Film gesprochen hast. Hier im Podcast habe ich gesagt, hier lass mal reden, nicht so viel drüber, den will ich mir angucken. Da kann ich dir sagen, wie ich den als Unbeteiligter finde. Mhm. Aber das ging ja jetzt nicht. Jo. Am Anfang, es fängt eigentlich fast an wie im Original, das Death Note fällt vom Himmel. Er findet es alles in Ordnung. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er Hausaufgaben verkauft oder zumindest die Hausaufgaben seiner Mitschüler macht. Mhm. Also für mich so die Frage aufwirft, hat er ein ganz anderes Werteverständnis. Mhm. Also er hat ein anderes Werteverständnis als Light Yagami. Ja, das stimmt. Er ist aber auch intelligent, zeigt das schon wieder. In gell? Klammern. Er ist eben eher hinterlistiger von vornherein. Kriminelle Tendenz, habe ich aufgeschrieben. Also könnte so sein. Man erfährt dann erst später, inwieweit er bereit ist zu gehen. Stimmt, ja. Er hat seine Mom verloren, das wird nochmal wichtig. Ryuk hat dieselbe Stimme wie im Anime. Ich gehe gerade meine Liste durch, was ich mir aufgeschrieben habe. Es ist sehr explizit. Ja, deswegen sind wir erst auf dieses Thema gekommen. Mhm. Das war halt wieder, wir müssen unbedingt Schauwerte reinbringen. Ja, das ist nicht brutal genug, wenn die alle einfach umfallen. Ja. Es wird einfach mal, der Schulbully wird einfach mal von der Leiter enthauptet. Wo ich mir denke, als der den Anime für seine Kopflastigkeit, für sein Denken, für seine Intelligenz schätzt. Ja. Wo ich mir denke, muss das sein? Genau das. Oh, sehr schön, dass du das auch so ansprichst. Genau das ist mir jetzt auch beim zweiten Mal wieder aufgefallen, jetzt, als ich nochmal den Vergleich hatte. Ich hab so gedacht, was soll die Scheiße? Warum muss das in so eine Horror-Splatter-Gore-Richtung plötzlich gedreht werden? Der Film hat trotzdem, für den westlichen Markt. Der Film hat trotzdem gute Ansätze, sag ich mal, auch kopftechnisch, sag ich mal, gute Dinger. Aber das muss doch einfach nicht da rein. Das ist so, da könnte ich ausrasten. Ich weiß nicht, was das soll, auch aus Ryuk da so ein Monster zu machen. Klar, das ist ein Totengott. Ich fand, der sah nicht schlecht aus. Es ging. Also es geht schlimmer. Ja, der war okay getroffen. Ich fand ihn echt okay getroffen. So. Aber du siehst nie, dass er mal fliegt oder sowas. Du siehst ihn immer nur rumstehen. Ja. Die ikonischen Flügel hat er nie. Klar, die Stacheln und so, das sieht schon fett aus, aber mit den Haaren, dass die wie Stacheln sind und sowas. Ja, das, ich fand das Design gar nicht so scheiße. Das sieht schon krass aus. Man sieht natürlich, die Augen die ganze Zeit leuchten. Oh, das fand ich Quatsch. Also es hat da Diamanten drin. Ich glaube, das war ein bisschen angelehnt an die anderen Shinigamis. Da gab es auch einen mit Diamanten. Das ist doch nicht Ghostbusters 2. Nee, das war wirklich was mich auch sehr gestört hat, diese Horror-Tendenzen. Das war für Splatter mich schon. Das hatte nichts mit Horror zu tun. Das war einfach nur geil, da zerplatzt gerade richtig schön einer auf dem Erdboden. Weißt du, was das für mich war? Das ist mir beim zweiten Gucken, ist mir der richtige Begriff eingefallen. Das war Final Destination 7. Ja. Diese Scheiße. Hier unten steht's. Hier unten steht's. Final Destination Tote. Genau, das gleiche habe ich mir auch gedacht. Wie die sterben. Diese scheiß Leiter-Szene, du hast es eben angesprochen. Es steht dahinter unnötig. Final Destination Tote, unnötig. Das hätte kein Mensch gebraucht. Ja. Ey, Peter, wir sind da was heiß und auf der Spur. Ich frage mich auch, warum. Ich vermute, die haben das in den Westen verlegt, um das für den amerikanischen Markt zugänglicher zu machen. Ja, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Warum? Dass die Amis das nicht auf die Kette kriegen. Zu akzeptieren, dass es auch gute Filme aus dem Ausland gibt und gute Konzepte aus dem Ausland gibt und das dann einfach mal so zu lassen. Hm? Wisst ihr wie? Ich finde das echt bescheuert, ja. Es gibt ein prominentes Beispiel, diese Krimi-Trilogie von diesen schwedischen Krimis, Verblendung und so. Ich habe die nie gesehen, aber da gab es ja europäische Version und dann gab es nochmal amerikanische Version mit Daniel Craig zum Beispiel. Stimmt. Ja, warum? Frage ich mich. Die anderen Filme waren genau dasselbe. Da war 1:1 nachgedreht. Mhm. Es gibt einen französischen Film mit Gérard Depardieu. Den haben sie in Amerika nochmal 1:1 nachgedreht. Mit Gérard Depardieu. Als Hauptperson. Da war er im Französischen die Hauptperson und hat denselben Film nochmal auf Englisch gedreht. In Amerika. Wo ich mir denke, sag mal, seid ihr blöd? So ein Schwachsinn. Ist Quatsch. Gut, haben sie auf jeden Fall versucht, das ein bisschen massentauglicher zu machen, auch durch diesen Splatter-Kram, wo ich mir dachte, naja, das ist jetzt für die... Der ist so platz, ne? Wo ich mir denke, ach, fickt euch. Naja, ehrlich, ey, die erkennen gar nicht, was da, wie philosophisch und wie ethisch dieses Thema ist. Dadurch, durch so einen Scheiß, durch so einen platten Mist geht das verloren. Fick dich. So, die Mutter war tot... Und warum? Vehikel war Rache. Mhm. Ja, er hat das Death Note dann gleich benutzt, um den Mörder seiner Mutter, es war ein Unfall, aber trotzdem, seiner Mutter zu töten. Auch wieder durch eine Art und Weise, wo ich mir dachte, er hat sich selbst das Messer in den Hals gejagt beim Essen. Also wo ich mir dachte, Leute. Auch. Und dann auch, dieses Spritzen vom Blut noch. Ja, also dieses, na klar. Hauptsache Effekte. Was ich merkwürdig fand, dass nur der Besitzer Ryuk sehen kann. Ja. Stimmt. Mia, ja. Mia, das ist der weibliche Zusatzpart für Light Turner, Barker Turner, der mich an irgendjemanden erinnert hat, der Schauspieler. Ich weiß auch nicht wer. Hat auf jeden Fall auch eine fiese Frisur gekriegt. Also mal lieber die Frisur vom Stranger Things Darsteller drauf machen müssen. Ja, war so vieles war auch so abzusehen, fand ich. So, ja. Nur Besitzer kann Ryuk sehen, fand ich merkwürdig, ja. Mit diesen, warum hätte sie nicht einfach, wenn sie das Buch berührt, auch Ryuk sehen können? Hm. Warum? Warum nicht? Das hatte nie wieder eine Bedeutung. Stimmt, ja. Das hatte nie eine Bedeutung. Das wäre egal gewesen, ob die den sehen kann oder nicht. Hm. Weil das nur sie hat es in die Hand gekriegt. Das war auch ein das Punkt. Das Death Note. Das war ein Punkt für mich, warum jetzt beim zweiten Sehen ist mir das auch nochmal richtig aufgefallen. Das ist auch meiner Freundin aufgefallen. Gleich so, ey, wenn ich solche Fähigkeiten habe, gehe ich doch nicht damit hausieren. Ja. Der kriegt die Fähigkeiten, nächste Szene, probier das aus, nächste Szene. Komm mal mit, ich zeig dir was. Guck mal, ich zeig dir was. Ich zeig dir, was ich hab, gell. Na. Da denkst du, ey, wie bescheuert bist du denn? Ja, die gucken sich dann einen Livestream an in der Schule von einem Verbrechen, was gerade geschieht. Und er schreibt quasi auf, der Entführer, eine Geiselnahme. Mhm. Der Geiselnehmer soll auf die Straße gehen, militärischen Gruß machen und wird dann überfahren. Mhm. So, oh, das hat auch schön gespratzt wieder. Keiner bricht so in der Mitte auseinander, wenn er von einem SWAT-Bus getroffen wird. Ja. Die Szene an sich fand ich sogar gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Das fand ich sogar, hatte fast was Ikonisches. Ja. Wie der Typ da rausgeht und dann der Patriot. Ich hätte gedacht, er wird erschossen einfach, hätte ich gedacht. So, ja. Dass er noch die Waffe dann hochhebt dabei oder so und dann hat eine Waffe, bam, die schießen den ab. Das war für mich logischer gewesen. Und dann ziehe ich meine Waffe! Dass er dann über den Haufen gefahren wird, auch noch von einem Polizeiwagen, von einem SWAT-Wagen, wo du denkst, wo kommt jetzt dieser scheiß Wagen her? Ja. Das war für mich auch so unnötig. Das ist das Nächste, was du gerade ansprichst. Weiht seine Olle ein. Warum? Na? So, dieses, der ist gar nicht so dieser kalte Bastard, der Misa, also wie Light Yagami, ist ja Misa Amane voll egal. So, und er schleppt sie ja schon ein bisschen ab damit, sagen wir mal so. Sie ist schon echt machtgeil und das merkst du von Anfang an. Ja, sie drückt auch noch ein bisschen mehr darauf hin, dass das Ding benutzt wird. Ja, also sie hat da einen ganz anderen Part, ja, wo ich so fast sagen müsste, wer war jetzt von den beiden Kira wirklich? Ja. Wollte ich gerade sagen. Für mich ist sie fast mehr Light Yagami als er. Also diese Mia soll quasi so eine Art Misa Amane darstellen. Die sie überhaupt nicht ist. Die das nicht ist. Aber warum nennt man die auch dann Mia? Das verstehe ich nicht. Also bei Light nimmt man den Namen und das ist, weil es wieder amerikanischer ist, gell? Mia statt Misa. Warum heißt sie jetzt Misa? Keine Ahnung. Entschuldigung. Alles gut. Was ich ein bisschen bescheuert fand, war Kira. Kira sucht sich ja den Namen nicht selbst aus. Mhm. Im Original Anime und Manga. Er wird so genannt, wegen der Wortähnlichkeit zum amerikanischen Killer. Mhm. Und hier sucht er sich den Namen selbst aus und übersetzt das. Kira heißt Licht auf Russisch und im Keltischen, wo ich mir dachte, das hätte Light nie gemacht. Also der richtige Light, aber der war mir zu dumm auch. Hm? Klar, der konnte gut Matheaufgaben lösen, aber das war's dann auch wieder. Also jetzt mal ehrlich. Wenn es ums Leben ging, war er einfach bescheuert. Nee, da war halt so Alltagsintelligenz null. Hm? Das ging mir auch so. Wenn ich fand, das mit der Mutter, mit der Motivation, diesen Gangsterboss da umzubringen und dass es dem Vater dann besser ging, fand ich wieder einen guten Aufhänger eigentlich. Das fand ich keine schlechte Idee. Das war eine gute Idee. War ein anderer Grundansatz einfach auch, gell? Den zur Rechenschaft zu führen. Das war eine coole Idee, aber wie gesagt, das mit der blöden, mit dem Restaurant, diese Todesszene, das hätte ich auch wieder nicht gebraucht. Ja, war wieder Final Destination. Ach, das. Hier fand ich sehr schön, dass Watari ist so ein bisschen eine Vaterfigur für El war. Und das kam dort sehr, sehr gut raus. Das stimmt. Fand ich. Ich meine, El konnte ja im Anime nicht groß drauf reagieren, dass Watari draufgegangen ist. Mhm. kurz danach ist er selber gestorben. Ja, stimmt, die sterben ja nacheinander. Sterben kurz hintereinander. So. Batterie löscht ja noch die Daten. Genau. Ich finde, L hätte von Benedict Cumberbatch gespielt werden müssen. Obwohl der zu alt wäre. Wer ist Benedict Cumberbatch? Nee, ich weiß wer. Wisst ihr, dass es Dr. Strange ist? Und Sherlock. Und Sherlock. L weiß super früh Bescheid, finde ich. Ich meine, L verdächtigt der Light auch. Von eigentlich sehr, sehr früh schon. Er könnte zu 5% Kira sein. Ja, das Problem ist wirklich, das auch auf diese Länge wieder zu bringen, gell? Ja, es geht halt viel verloren. Du hast wenig Zeit, um die Leute zu etablieren, gell? Und diese ganze Grundannahme reinzubringen. Dadurch muss es natürlich Schlag auf Schlag gehen. Ja. Das kannst du nicht so geil machen wie im Anime, da hast du viel mehr Zeit. Ja. Ich meine, sowas hat doch immer nur begrenzte Budgets und so ein Kram. Du musst halt auch haushalten. Das ist völlig, völlig korrekt. Und ich finde das auch nicht schlecht, wenn der Film mal auch ein paar andere Sachen macht als die Serie. Mhm. Weil was kann. Also außer bei Ghostbusters würde ich mir ein 1:1 Remake wünschen. Mhm. Aber mit ein paar richtig geilen Leuten. Aber ich finde das okay, ich kann damit leben, wenn mal ein bisschen was anders ist. Ich habe auch gehört, der Film wurde eigentlich von Warner produziert. Und die haben den auch dann fallen lassen. Die haben dann gesagt, nee, veröffentlichen wir nicht. Und dann haben sie den freigegeben quasi für die Plattform und Netflix hat ihn dann gekauft sozusagen. Ach so, der war quasi schon fertig und dann wollen sie... Ich weiß jetzt auch nicht, ob er komplett fertig war, auf jeden Fall haben die den dann fallen lassen. Also als Kinofilm fände ich es richtig dünn. Also das hat pur Netflix-Charme, finde ich. Also du merkst aber auch, wenn du das weißt, so merkst du auch diese Anleihen an Final Destination und alles. So, dass wir versuchen, so ein bisschen so ein Franchise mit reinzubringen, was funktioniert, gell? So, was die Leute gerne geguckt haben. Also Stilmittel, ne? Ja. Merkst du diese Anleihen? Ja. Mia Amane ist im Anime nur eine Last für Light und hier ist er halt wirklich moralische Unterstützung. Da heißt sie ja Mia, aber sie ist halt, sie ist halt wirklich mit Drahtzieher und ist halt auch mit allen Wassern gewaschen und ist auch teilweise intelligenter als Light. Ja, also ja. Light ist ja wirklich der verblendete Liebende manchmal. Das stimmt. Ja, also dieses Blauäugige. Es muss aber unbedingt noch eine Liebesgeschichte mit rein. Das hat mich auch. Da habe ich auch Mia Light Romanze. Warum? Dieses Rumgeknutschen, oh, da sterben welche. Oh, das macht mich geil. Dieser Eiskalten, ja, die war halt wirklich machtgeil. Oh, wirklich, also richtig. Die hätte ja interessanterweise auch seinen Vater umgebracht, gell? Wenn er sie nicht gehindert hätte. Ja, sofort. Die wollte ihn umbringen. Deswegen sage ich auch, für mich ist die mehr Leid eigentlich, gell? Weil Leid überlegt auch in der Serie, so seine Schwester umzubringen, gell? Ja. Im Endeffekt. Also der naja, auch, was heißt, er überlegt? Ja. Also wenn alle Stricke reißen, lege ich so um. Ja. Ja. Ja, was soll das? Das fand ich auch, das war für mich einfach mehr Leid. Einfach. Also Leid war einfach eine Leid-Version von Leid, muss man sagen. So, das war wirklich scheiße. Ja, das tat mir halt einfach nur Leid, dass dass das manchmal nicht ganz so gut geklappt hat. Ja, Mia hätte da einfach die Leitung übernehmen sollen. Ja, die hätte die Leitung übernehmen sollen. Ich fand es halt auch schade, dass sie für Leid, Weit und Leid, keinen anderen Schauspieler gefunden haben. Weit und Leid. Entschuldigung. Ich fand's gut. Das eskaliert ja alles schon wieder. Ich fand's gut. Ja, ich fand es trotzdem, es war ein erfrischend neuer Blick auf die ganze Thematik. Was ich ein bisschen Schwachsinn fand, waren diese Regeln teilweise. Also Seite so verbrennen. Seite verbrennen. Man kann aber nur eine Seite verbrennen, wenn man und so weiter. Und er hätte ja Batterie, hätte er nicht umgelegt, gell? Er hätte die Bitch sich da nicht eingemischt. Das fand ich bescheuert, das ist für mich so ein Punkt, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, woher wissen die jetzt, wie der heißt. Also, dass er Batterie heißt, ist klar, aber das ist doch nicht sein richtiger Name. Ja, das ist wie bei Super Mario. Da heißt dann Mario Mario, Luigi Luigi, nee, Luigi Mario und Batterie Batterie. Oh, Batterie Batterie. Das hat mich richtig aufgeregt. So im Nachhinein ist mir das nochmal richtig aufgefallen, dass das einfach dann so, ach ja, beauftragen wir mal Watari, damit da zu dieser Einrichtung, das war ja auch eher wie so eine Forschungseinrichtung, kann mir das mehr vor, wo der da hingeht. Das ist das Heim. Wo sie eher wie Kinderversuche bald gemacht haben. So ja, das hatte so ein bisschen Stranger Things. Mhm. Ja, mit diesem Raum, er muss da 7 Stunden in diesem Raum sein, wo irgendwas beschallt wird und wer da wieder rauskommt, der kann weiter die Ausbildung machen und... Genau, so eine Scheiße. Wo ich mir dachte, er war der Jüngste, natürlich war er der Jüngste, das sind immer die Besten, von den Besten in diesen Filmen drinne. Was ich ganz interessant fand, auch wo ich mir dachte, warum, was ich so nicht ganz verstanden habe, der war ja in dem Raum drin, eine Batterie, der war ja schwarz-weiß gestreift, von oben nach unten. Und die Möbel, die L bei sich in seinem Office hatte, der waren ja auch, waren dieselben Streifen. Und ich frage mich aber, warum? So, das war einfach eine interessante Sache, ein interessantes Detail, wo ich so nicht ganz durchblicke, was sie damit sagen wollten, ob er diesen Raum in seinem Unterbewusstsein immer noch irgendwo hat oder immer noch in seinem Unterbewusstsein in dem Raum sitzt. Keine Ahnung. Jo, L nimmt eine Waffe und benutzt sie auch. Wo ich mir dachte, L ist dann auch so emotional geworden. So übertrieben emotional. Diese Szene, wo L zu den Leuten spricht. Füße geblutet. Nee, das war was anderes. Und im Hintergrund die amerikanische Flagge weht, da dachte ich mir, was ist denn das jetzt? America, fuck yeah! Wo ich mir dachte, coming again to save the motherfucking day, yeah! America! Das hätte eigentlich auch Jack Black singen können. Stimmt. So, er nimmt seine Waffe und will, er sagt so, hier, lass Watari in Ruhe, dann wären wir uns irgendwie einig. Dorfschönheiten, fuck yeah. wo er dann so übelst emotional wird und sagt, hier, wir haben gesagt, du bringst Watari nicht um oder du lässt Watari da raus, so, und dann verfolgt er ihn mit einer Knifte, wo ich mir denke, was soll das? Das war für mich auch null Charakter. Vor allem mit so einer komischen, sieht aus wie die Grille von Man in Black. Da habe ich auch gedacht, was soll das sein, was ist das für eine Waffe? Ich habe erst gedacht, es ist euch eine Betäubungswaffe oder sowas. Ja. Oh, eine Batterie hatte auch so eine. Das scheint ja eine Pistole gewesen zu sein, einfach nur mit coolem Licht drin. Ja. Taktisches Licht? Blaues Licht, was macht das? Das war aber leider rot, Peter. Es tut mir leid. Ich muss auch das Zitat richtig zitieren. Ja. Die zwei, wisst ihr, wofür die zwei jetzt genau das Richtige gewesen wären? Für einen Relaunch, für einen Reboot von Scrubs. Als Turk und JD. Hier, wie JD und Turk sehen die aus. Habe ich mir gedacht. Das stimmt eigentlich, ja. Was ich ganz cool fand, dass sie den auch so ein bisschen so, also den L haben sie so von seinen Verhaltensweisen, grundsätzlichen Verhaltensweisen, Süßigkeitenverzehr, das Hocken auf Stühlen, das die krumme Körperhaltung, war ganz gut getroffen. So, und ich muss auch sagen, es hat mich nicht gestört, dass es ein Afroamerikaner gespielt hat. Das ist eigentlich relativ forsch. Aber was mich richtig gestört hat, warum zur Hölle nochmal? Oh. Ja. Warum hat er ein Tuch vorm Gesicht? Was soll die Scheiße? Sein Geheimnis ist, dass man seinen Namen nicht kennt. Warum soll er noch das Gesicht verhüllen? Das nimmt so diesen ganzen Mythos nochmal weg. Klar, es ist noch eine doppelte Sicherheit, weil er sein Gesicht nicht kennt. Was soll das? Ja. Das ist nur dafür da, damit er dann hier im Gespräch mit ihm sich dann enthüllen kann, so nach dem Motto, hier, ich geb dir schon mal einen Hinweis. Ich finde das total bekloppt, dass er ganze Zeit wie so verhüllt rumläuft. Das geht mir richtig auf den Sack. Na, die haben ja auch nur einmal das ikonische L von L gezeigt, dass sie wahrscheinlich, um da noch ein bisschen zu zeigen, er ist auf der Hut, So. Normalerweise, er gibt sich ja im Anime relativ schnell zu erkennen. Ja, übrigens, ich bin L. Dieser L. Dieser L. Das bin ich. Das ist so gut, wie er das so sagt. Dieser Peter. Das bin ich. So. Der Showdown. Da muss ich jetzt definitiv drüber reden. In dem scheiß Riesenrad. Wo ich mir dachte, es wird ja am Ende aufgeklärt. Diese Seite fliegt weg. und landet in dieser scheiß brennenden Tonne. Und bei dieser, erstmal, dieser Zufall, ja, gut, es war kein Zufall, aber, dass er die Materie beeinflussen kann, ist absoluter Quatsch. Also er schreibt ja ins Buch, sie reißt beim Runterfallen, vor allen Dingen plan das mal, sie reißt beim Runterfallen die Seite, wo mein Name draufsteht, ab. Und die Seite wird durch einen Wind in ein Feuer gedingst. Wird verbrannt. Wird verbrannt. Da steht ja zufällig diese hässliche brennende Tonne rum, gell? Ja, wo ich mir dachte, hier steht's. Sind die im Compton oder was? Ja, wo hier so die schwarzen Cracknigger um ihre Tonne rumstehen und da freestylen. Das trifft's eigentlich. Wo ich mir dachte, steht in Amerika einfach überall so eine brennende Tonne rum oder was? Hm. Auf einem fucking Pier, wo so ein Riesenrad drauf steht, steht so eine scheiß Tonne, die da brennt. Ich mir denke, ey. Aber diese Beeinflussung von diesem Papier, dass es verbrennt, ist ja Quatsch. Fand ich auch affig. Vor allen Dingen, dass doch wieder so gegen so eine Regel verstößt. Das Death Note, da funktionieren ja nur Sachen, die im physikalisch Möglichen liegen. Stimmt. Ja. Und auch dieses scheiß Riesenrad, das zerplatzt einfach aus nichts geht. Das wird regelrecht zerrissen. Ja. Das ist nicht so, als würden da irgendwelche... Da gehen sie zum Beispiel ein bisschen weg von Final Destination. Bei Final Destination wird immer noch einigermaßen gezeigt, wie dieser Unfall passiert, sag ich mal. Wie der verstanden geht. Ist zwar auch physikalisch öfters mal unlogisch und sowas. Klar. Ja, so, wird eine Schraube abgedreht oder sowas. Plötzlich vom Wind. aber prinzipiell, da hätten sie... Also das war so richtig so, Ryuk, stellst jetzt hin und jetzt zauber ich mal. Ich bin der Herr des Todes. Ich kann ein Riesenrad verbiegen. So... Das war so richtig affig. Zumal Ryuk ja eigentlich nie eingreift. Der tut so, als hätte er übelste Kräfte. So ein bisschen Star Wars schon, gell? So ein bisschen. Elf in M. So, und jetzt muss ich nochmal was sagen. Was ist in diesem Film mit der Musik passiert? 'Cause I'm your lady. And you are my man. The power of love. Alter, ich hab drunter geschrieben, im Ernst. Ey, am Anfang das Lied war schön gewählt. Das Lied, wo die von dem Gebäude runterspringen, war nice. Auch ich fand auch diese Kameraperspektive, die Szene war richtig stark. Die fand ich stark. Die war mega. Mit den Mittlern meinst du jetzt, gell? Das war auch am Anime orientiert, ja. Das war mega geil. Das war am Anime orientiert. Da macht es ja der eine auch. Ray Pembers macht das so, glaube ich. Pembers, ja. Ray Pembers. Und der schreibt das ja auch auf. Hier, er möchte in das Notizbuch die Namen eintragen und an die Namen denken. Da hat es aber Mia gemacht im Film. Da war die Szene war gut musikalisch unterlegt und dann kam mittendrin wieder so komisches und dann am Ende The Power of Love. Das finde ich auch bescheuert. 'Cause I'm your lady. Und dann nicht mal das Original. Mit dann nur so eine scheiß Coverversion. Ich finde das Lied aber, ganz ehrlich, ich finde das schlimm. Ich finde das Lied ist so eins, das so gar nicht geht für mich. Ja, das war auch so richtig, die Szene war so voller Kitsch einfach so. Also generell diese ganze Beziehung zwischen Light und mir, das war so dahin gekitscht, so, wir brauchen jetzt noch eine Love Story mit drin. Die müssen sich unendlich lieben und finden es geil, diese Menschen töten. So, sie sind die Underdogs der Schule. Sie findet's geil. Er macht's wegen der Gerechtigkeit. Ja, das stimmt. Sie findet's einfach nur geil. Und er ist halt echt, sie ist halt echt bösartige Whore. Das stimmt. Don't you call her a whore. Ich muss sagen, ich hätte fast sie lieber gesehen als Light, ey. Ja. Ich finde, sie hat und er, und er ist Misa, also nach dem Motto. Er kommt dann dazu, so. Ich habe auch einen Death Note gefunden, ja, gib was mal her. Sie, ich finde, sie hat doch Boyfriend sein. Sie hat doch stark, gespielt. Ich finde, sie hat stark gespielt. Ich finde, die Schauspielerin hat auch so was Verruchtes, ey. Ja, ja, die hat so eine Bitch gut gespielt. Die hat so eine richtig. Die hat so ein bisschen, die hatte dieses, so ein bisschen, wie hieß denn die von Twilight? Die hatte was von Kristen Stewart. Ja. Kristen Stewart hieß die. Stewart Little. Ach, ich habe was vergessen. Oh, egal. Ja, kannst du auch ansteuern. Ja, für mich ist der Film eine 4 von 10. Die Serie ist für mich eine 8. Mhm. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, über Bewertung. Also ich denke Film, immer über Bewertung nach. Ja, der Film ist so eine, also ist so eine amerikanisierte Scheiße. Einfach, ja, auf dem Markt wo man versucht, was zu adaptieren und massenkompatibel zu machen. Wie immer, wo es eigentlich ein riesen Franchise schon für gibt, ein riesen Fanszene. Wo man eigentlich nicht viel Arbeit machen muss. Und es genügt einfach wieder nicht. Wir müssen irgendwie noch mehr Leute, wir brauchen noch die ganzen Leute, die Final Destination geil fanden. Na klar. Die können wir da auch noch mit reinnehmen. Und dann müssen wir noch die Teenie-Romantiker mit reinnehmen, die 16-Jährigen und so, die gerade so sich verlieben wollen und so, ja, mit ihrer Freundin da gerade hingehen. Und dann wollen wir natürlich die Japanophilen mit reinbringen ein bisschen. Genau. Dann wollen wir natürlich auch Quotenschwarzen mit rein tun, das ist klar. Dann müssen wir natürlich auch noch das Ganze nach Amerika verlagern, weil America fuck yeah, America first, wie unser Präsident sagt, so ungefähr. Und dann müssen wir natürlich noch, müssen wir das Ganze natürlich mit irgendwas richtig, was am Ende richtig schön kaputt geht, enden lassen. Ja, ich fand auch L ultra dumm. Ja, da hat für mich nichts von, also außer den offensichtlichen Sachen, hat der für mich nichts von L gehabt. Das war sehr oberflächlich. L ist in der Serie eher einer, der ist, das ist so ein, das ist fast wie ein Autist, also Asperger-Syndrom, sagt man, hat er eigentlich. Der so sozial inkompetent, was soziale Fähigkeiten angeht, hat er auch ein bisschen die Sitzhaltung, meinetwegen, so ein bisschen komisch. Oder ein bisschen Vater, verhält sich komisch, frisst die ganze Zeit nur Süßigkeiten. Und das ist das, ne? und auch dieses Brillante ist für mich zu kurz gekommen. Ja. Das Brillante, was L eigentlich hat, wo der, also, ich könnte mich auch richtig aufregen über die Szene, wo der das Haus kommt. Sie wollen das Haus durchsuchen und lässt die Mia dann nochmal hochgehen, ihre Sachen packen und die nimmt das Death Note mit. Und ich habe gedacht, Alter, reißt, nehmt die Hütte auseinander! Das war auch so richtig bescheuert, ey. Der war zu emotional. Na? Der war zu emotional. Und ein L hätte nicht die Mia da rausgelassen. Na? Die geht ja noch die Treppe wieder runter. Na? Das ist ja nicht so, als würde die aus dem Fenster raushüpfen. Ja. Was man vielleicht, ja gut, es wäre wieder auffällig gewesen, aber es wäre vielleicht ein bisschen intelligenter auch aus Mia Leitsicht gewesen, erstens. Ja. Und intelligenter gewesen, dass L es nicht mitbekommt vielleicht. Aber ich als L hätte die nicht mal da hochgelassen. Ich hätte gesagt, du bleibst hier sitzen, und bleibt alle sitzen hier, wir sitzen, wir wollen das unverfälscht sehen. Ja. Und es gibt der hätte das auch sneakier gemacht. Ja. Der hätte das auch sneakier gemacht, wenn er den wirklich, ich meine, sie wurden observiert, ja. Ja. Aber wie Kameras installieren, wie im Anime und so. Da machen sie es ja auch, als keiner zu Hause ist. Da machen sie es in Ruhe und sie haben vor allem den Vater auf ihrer Seite eigentlich, gell. Ja. Der ist ja dort auch im Film eigentlich auf seiner Seite. Und dass der Vater erstmal L angreift, so wie, lässt dir meinen Sohn aus dem Spiel. Ordentlich wie, gell, wie so ein Gorilla. Ordentlich einen Griff genommen, gell. Na genau. Wenn du einmal meinen Sohn angreifst, mach dich kalt, so ungefähr. Das war nicht, ja, ist halt so pöblich, manchmal. So pöblich. Ja. Ich finde auch den Satz gut, als sie dann draußen stehen, das Haus wird durchsucht, und dann sagt er doch irgendwie, manchmal muss man sich fragen, welches das größere Übel ist. Ja. Das fand ich einen starken Satz eigentlich. Das war wieder so, das passte wieder voll zu dieser ganzen Grundthematik eigentlich. Gell? Ja. Man weiß manchmal nicht, wer der Unsozialere ist oder wer das Schlimmere tut eigentlich. Gell? Wer mehr in die Privatsphäre eingreift oder. Das Ende war interessant. Das Ende, ein offenes Ende im Endeffekt, gell? Das fand ich auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, am Ende, so dieser letzte Plan, das hat so ein bisschen Death Note Charm durchblitzen lassen, sag ich mal, so dieses, denkst dann, oh, was ist denn jetzt? Jetzt hebt jemand das Ding auf, haut damit ab, Krankenhaus, legt das da hin und denkst so, oh, jetzt wird's eigentlich interessant, dachte ich so. Das ist ungefähr so, wie man es von Death Note kennt, ja. Na, und dann ist Ende. Und dann ist Ende, ja. An der Stelle, als der brillante Plan kommen könnte, oder kommt, offenbart wird und nochmal so ein bisschen das durchkommt, ist das Ding zu Ende. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob es der Vater nun dann weiß oder nicht. Er sagt es ihm. Er sagt es ihm. Genau, stimmt. Er sagt es ihm. Ja. Und L findet ja auch die Seite noch. Woran erfährt Leids Vater, dass Leid Vegetarier ist? Er sagt es ihm. Entschuldigung. Ja, da muss ich echt sagen, am Ende blitzt das nochmal durch, aber wie du schon sagtest, mit diesem Riesenrad, diese ganze Szene, ja, wie das alles vonstatten geht. Och, was ich, welche Szene, also es gibt so ein paar Stellen, die finde ich humoristisch gut gemacht, so. Das ist, hat fast ein bisschen King of Queens Charme. Die, diese Szene im Riesenrad, ja, als sie dann das Buch nehmen, er sagt dann so, ja, und wir müssen das nicht tun, und versucht sie so zu überreden, das Buch nicht zu nehmen, gell. Ja. Sie so, ja. Und nimmt es dann trotzdem, ja, so, guckt sie so an, erschrocken, gell. Und sie so, was? Du hast meinen Namen reingeschrieben. Ich dachte nicht, dass du es nimmst. So, so richtig, wo die sich gegenseitig so ein bisschen anschuldigen. Das stimmt. Aber da dachte ich mir auch wieder in der Szene, es ist gerade witzig, aber es ist eine Szene, zu der es wieder nicht passt eigentlich. Nee, das, die sind gerade kurz davor, darunter zu fallen. Das Ding zerbricht, gell. Und dann drücken die sich gegenseitig solche Sprüche, gell. So, ja, wirklich dann so. Ja, ich das dachte nicht, dass du es nimmst. Das ist lustig. Da musst du halt jetzt sterben, so ungefähr. Ja. Ja, und wie sie auch stirbt. Sie fällt auf so Blumen drauf, ey. Ich dachte schon, sie überleben es beide. Das dachte ich erst, dass sie da runterfällt, hat dafür gesorgt, dass sie beide überleben und ja, also keiner sterben muss. Das wäre für mich noch logischer eigentlich gewesen. Aber für mich ist bescheuert auch, wie du sagst, sich so einen Plan aus dem Haaren zu ziehen in einer Szene, in der er auch gestresst ist. Die Polizei kommt in die Schule, will ihn eigentlich einsacken, gell? Und er, ich muss auch schnell ein paar neue Leute aufschreiben. Und dann überlegt er kurz. Vor allen Dingen als so intelligent wird er nicht dargestellt. Genau, ne? Und ist total verschwitzt. Und dann schreibt er diesen kompletten Plan und sagt, ihr komm, Riesenrad jetzt. Ja. Ja, ja. Oh, und auch das Ende, ja. Dieses offene Ende, was du dir da so denkst, wo du auch für ein Anime antworten könntest. Mhm. Ja. Wie würde der L aus dem Anime reagieren in dem Moment? Und wie reagiert dieser überemotionale L, der hier am Start ist? Das ist so eine weinerliche Scheiße. Da findet ja noch diese scheiß Seite mit den Namen. Er hat ja eigentlich seinen Beweis. Ja. Und dann nimmt er den scheiß Stift noch. Na. Es wird ja noch angedeutet, er schreibt ihn jetzt rein, gell, so. Also ihm würde ich zutrauen. Ihm würde ich zutrauen, dass er das macht. Zumal er wollte ihn ja schon umlegen. Eigentlich steht's fest, dass er ihn umlegt. Diese Verfolgungsjagd war auch aber so der unnötig. Aber der L aus dem Anime wird das nicht machen. Der würde den Beweis mitnehmen, Ende. Ja, er wird es nicht nutzen. Er nutzt es nicht, Punkt. Das wäre für mich auch das Interessantere gewesen. Das lässt mehr offen, einfach mehr Spielraum, weil eben jetzt L sich überlegen kann, wie überführe ich ihn jetzt mit dem Beweis, gell? Ja. Aber die Frage ist immer noch, ob es wirklich ein Beweis ist, gell? Das ist ja immer noch das Ding. Das ist ja auch im Anime. Er hat ja dann auch das Buch und alles. Hm. Und eigentlich haben sie keinen Beweis, dass es funktioniert. Ja. Und er denkt ja dann drüber nach, das zu beweisen. Anhand eines Tests. Ja. So. Ach, Mann. Ich meine, gut, er hat ja mit einem, der L aus dem Anime hat ja schon quasi einer, der zum Tode verurteilt war, hat er ja schon benutzt, quasi, ja, als Experiment. Wobei er nicht gedacht hätte, dass es funktioniert, sagt er dann auch. Ja. Unmöglich, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich passiert. Und ja, da merkst du auch richtig, er rechnet nicht damit, dass es so übernatürlich eigentlich ist, gell. Ja. Ist immer noch, er sucht auch ständig nach logischen, Ursachen dafür, dass es so funktioniert, gell, wie das Kira macht. Und ich muss auch nochmal zum Humor sagen im Film, ich habe noch zwei Stellen, die ich irgendwie ganz witzig fand. Das ist halt so punktuell, aber das macht dem ganzen Film eben nicht besser, gell? So die ganzen Grundaufbau. Klar. Aber man kann doch an jedem Film gibt, was Gutes. Es gibt ein paar Sachen, die geil sind irgendwie, ja, so, also wo sie dem Original auch treu geblieben sind, wo sie es auch schön übernommen haben, wo sie auch coole Ideen hatten, wirklich, wo sie das mal anders gemacht haben, genau, die auch gut reingepasst hätten. Genau. Lustig finde ich zum Beispiel diese Szene einfach, wo Watari ankommt, sich den Polizisten vorstellt und gibt seine Karte hin. Watari. Steht einfach Watari drauf. Stimmt. Da ist nichts weiter drauf. Einfach nur Watari. Ja, groß. Stimmt. Das war für mich absolut eine Sternstunde. Und richtig gut finde ich auch die Szene bei dieser Verfolgungsjagd, als sie sich dann gegenüberstehen und er ihn eigentlich hat. Und dann kommt dieser Kunde da aus dem Restaurant raus und er sagt zu ihm, ich habe hier Kira. Bleiben Sie ruhig, ich habe Kira überführt. Und der haut den einfach mit der Latte eins über den Kopf und sagt, Lord Kira. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, das waren gute Dinger, wirklich, wo ich mich auch kaputt. Aber das wäre nicht unwahrscheinlich gewesen. Kira hatte ja auch Anhänger dann. Ja. Das macht wieder Sinn, so in der Geschichte, dass mit dem, das geholfen wird von einem Kira-Anhänger. Ja. Das macht wieder Sinn. Coole Idee fand ich auch mit diesem Hut auf dem Abschlussball. Ja. Der Hut war eine absolut geile Idee. Erstmal für die geheime Botschaft schon, gell? Mhm. Ich hab's. setzen auf und dann, wie sie den Hut dann tauschen, gell, und damit er unbehelligt quasi Batterie eigentlich retten könnte. Stark. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Also es gab ein paar gute Szenen, auf jeden Fall. Das fand ich ein bisschen komisch, warum Mia dann die Seite rausgerissen hat. Sie sagt es ihm zwar dann auch, sagt so, ja. Sie fährt halt übelst drauf ab, Leute umzulegen. Oh. Diesen Seiten verbrennen, das riecht mich auch ein bisschen auf die Regel. Ja. Die wollen mir ein bisschen und auch die Regel, wer 7 Tage da nichts reinschreibt, der nimmt das Rio weg und gibt es jemand anderes, suche ich einen neuen Besitzer. Ja. Dann Rio war für mich eben auch so, klar, der ist auch berechnend und so in der Serie und so, wie gesagt, für mich ist der in dem Film wie so ein Monster einfach. Der kommt hin, haut das Ding dahin, es hat jemand gefunden, los geht's, bring mal wem um, komm, mach mal. Ja. So. Und dann auch diese Stelle so, ich könnte auch deinen Namen reinschreiben, ist noch nie jemand bis zum zweiten Buchstaben gekommen. Shinigamis kannst du so überhaupt nicht umbringen, das geht überhaupt nicht. Du kannst einen Shinigami nicht mit einem Death Note umbringen, das ist wieder so der Vorlage untreu einfach. Auch diese Botschaft im Death Note. Du darfst Ryuk nicht trauen. Er ist nicht dein Freund. Ja, stimmt, klar. Das war so auch so wie so eine Prophezeiung, so eine Warnung. Pass auf, das Buch ist böse und Ryuk ist noch böser. Und er ist kein Haustier und kein Freund oder so. Stand ja, stimmt, er ist kein Haustier und auch Buch und auch kein Freund. Das ist mir in der Serie nochmal richtig aufgefallen. Ich finde Ryuk ist für mich auch einer der Lieblingscharaktere der ganzen Serie, weil ich den einfach so... Der hat Langeweile, geht da so ein bisschen mit. Ist eigentlich so für sein Entertainment. Er sagt Dinge, manchmal bewahrt er sie auch für sich. Es gibt aber auch Dinge, die leid einfach als hyperintelligenter Schüler da. Der probiert viel aus, testet viel aus, lernt Sachen, die selbst Ryuk nicht weiß, weil er es einfach nie gebraucht hat. Ja. Weil Ryuk kann einfach Namen reinschreiben und Scheiß drauf, gell. Und Light entdeckt wirklich Regeln und Sachen, die gehen oder nicht gehen mit dem Ding, die selbst Ryuk nicht wusste. Also er überrascht sogar Ryuk mit seiner Intelligenz und seiner Neugier, gell? Mit dem wir einfach die Sachen ausprobiert und was er für Ideen hat. Die Serie ist so gut, schaut euch die Serie an, lasst den Film weg. Ja, wenn ihr die Wahl habt, also den Film höchstens mal als Ergänzung oder als Sonntagabend, Nachmittag, Unterhaltung, wenn ihr Death Note schon gesehen und gefeiert habt. Schaut es euch mal an, der ist gut. Er ist kein Totalausfall, also, aber... Ich meine, die Serie, schaut euch mal an, die Serie ist gut. Damit, denke ich, haben wir genug gesagt zum Film. Ja, auf jeden Fall. Reicht. Sehe ich auch so. Genug gehatet. Genug abgehatet. Also auf jeden Fall Death Note, abschließend kann man vielleicht mal sagen, ein super geiles Franchise. Eigentlich. Weißt du, was wir noch vergessen haben anzusprechen? Was denn? Den Death Note Käse. Stimmt, das fehlt noch. Das muss jetzt noch sein. Ich habe Peter was geschickt auf Etsy. Scheiße, ich habe mein Handy nicht auf den Flugmodus gestellt. Alter. Mal sehen, ob wieder Störgeräusche drin sind. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Da gibt es den Death Note Käse. Guck mal hin. Death Note Käseskulptur für 750 Euro. Handgefertigt. Weltweiter Versand aus Oratino, Italien. Ey, vor allem gibt's noch übelste krassen Kram hier. Sehe ich gerade. VW Vendetta Käseskulptur 1000 Euro. Alter, was ist da los? Da macht denn so eine Scheiße. Geil. Aber haben sie halt aus einem Hartkäse, wahrscheinlich Parmesan oder sowas, haben sie halt das Death Note gemacht. Haben sie so rausgeschnitzt. Ist aber echt detailliert, gell. Käseskulptur. Weil man muss auch sagen, der beste Witz war, Peter schreibt mir zurück, was für ein Käse. Und dann hast du nochmal geschrieben, der Preis, und dann habe ich geschrieben, wird eine teure Mahlzeit. Stimmt. Ich muss jetzt sagen, also für 750 Euro kannst du dir ein teureres Notizbuch kaufen, wirklich. Und ich weiß nicht, ob das so die große Kunst ist, ein Notizbuch aus einem Stück Käse zu schnitzen. Muss ich ehrlich mal sagen, auf dem Death Note draufsteht. Also auf jeden Fall. So detailliert war das Ding jetzt auch nicht, gell? Was machst du mit dem Käse? Wie lange ist so ein Käse haltbar? Ich meine, da verändert ja dann auch die Farbe, wenn er nicht mehr ganz so gut ist. Und so weiter und so fort. Musst du gleich noch schwarz lackieren, die Schrift weiß machen. Death Note. Ich finde interessant, dass in dem Namen Death Note wirklich auch, gut, hier ist es so geschrieben, das habe ich noch nicht ganz geblickt, wenn man das jetzt normal sieht, aber es gibt immer mal Schreibweisen von Death Note, wo die T's aussehen wie Kreuze. Finde ich ganz cool. Ja, das ist so eine Designsache. Ich finde auch cool, dass jedes Death Note ein bisschen anders aussieht. Mhm. Finde ich auch nice. Man muss auch echt sagen, diese Notizbücher, das ist auch so Merchandise-mäßig gesehen, so glaube ich, das meistverkaufteste an dem Franchise. Wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt auch eins bestellt. Ey. Death Note. Das ist schon ikonisch, ey. Ich feiere die einfach so dafür, das ist so ein simples Design, gell? Ja. Und du siehst das und denkst einfach nur, geil, Death Note. Ich finde ja... geil, Death Note. Ich finde ja auch Nino... So geil von Nino Taku, der hat auch manchmal Fans gehabt, die haben so ein Death Note ihm gereicht zum Unterschreiben. Ja, zum Autogramm. Und hat er gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu strange. Super geil. Ich schreibe meinen eigenen Namen ins Death Note rein. Das fand ich echt wieder zu geil. Ah, da sieht man eben, wie wir es vorhin noch hatten, was das für ein Kult ausgelöst hat und wie da Leute dran geglaubt haben, dass das funktionieren könnte, wenn ich jetzt mein eigenes Death Note habe. Irgendwelche Schüler, die es versucht haben, dass sogar Verbote ausgesprochen wurden und dass für Morde auch der Name Kira verwendet wurde. Ja, Kira, krass, ich bin Kira. Das ist schon crazy, ey. Crazy as fuck. Also nicht crazy as fuck, sondern crazy as fuck. Entschuldigung. Oh Gott. Crazy as fuck. Na gut. Na gut, denke, also da hätten wir unser Pulver für heute verschossen. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Peter, fällt dir noch was ein? Nö. Gut. Also nichts mehr zum Thema. Anteasen, was wir als nächstes machen, können wir jetzt nicht, weil wir noch gar nicht wissen, was unser nächstes Thema sein wird. Das stimmt. Eigentlich sollte unser nächstes Thema Musik sein, aber... Also mit Band, aber da treffen wir jetzt die entsprechende Person nicht und das wird nichts. Das müssen wir wahrscheinlich für übernächstes Mal verschieben und müssen wir für nächste Woche mal wieder was Schönes anderes machen. Dann zum 13. Podcast. Aber lasst euch überraschen, wir können es euch jetzt noch nicht sagen. Tschüss. Nicht schlecht. Noch kurz eine Pause. Tschüss. Nee, Leute, macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, gute Nacht. Oder beides. Oder beides, genau. Und besorgt euch euer Death Note und schreibt keinen rein. Was passiert denn eigentlich, wenn man sich selbst reinschreibt in Death Note? Töte ich mich, mache ich dann selbst. Wahrscheinlich. Begehe ich dann Selbstmord? 40 Sekunden. Aber mich tötet ja eigentlich. Oder 6 Minuten 40 Sekunden. Da könnte ich doch eigentlich auch mir selbst irgendwas schreiben. Und irgendwas Geiles noch zum Abschluss machen, was physikalisch möglich ist, was ich aber nicht kann. Also was. Irgendwie so ein Backflip oder so, weißt du, so vom Sprungturm. Könntest so. Du da nicht rein theoretisch auch, jetzt mal eine ganz andere Sache. Ja. Könntest du, wenn du auch sagen kannst, der und der bringt sich dann und dann um, könntest du da nicht sagen, Robert bringt sich am 1.1.2535 um. Gut, das ist vielleicht physikalisch nicht ganz möglich, aber naja, hättest du damit den Tod besiegt? Wer weiß. Ah, ich glaube, deine Zeit läuft vorher ab einfach. Das wird's denn sein. Okay. Ich glaube, es gibt auch eine Regel, dass du irgendwie so und so viele Tage, nicht weiter als so und so viele Tage oder so voraus, oder gab's das nicht auch? Im Film gab's sie zumindest, 2 Tage konntest du planen. Aber das wird eben in dem nicht richtig gesagt im Anime. So richtig schöne T-Shirts haben die nicht, leider. Super doof. Das wär quasi wie bei einer Fee, sich mehr Wünsche zu wünschen. Hm. Wenn du so nimmst. Ja, stimmt. Aber es wäre physikalisch nicht möglich, weil ein Mensch wahrscheinlich nicht so alt wird. Ich überlege gerade beim Death Note, war das, kannst du eigentlich, ja doch, Du kannst ja andere Menschen auch veranlassen, andere wieder umzubringen. Ist möglich. Weil der Ray Pember hat es ja auch gemacht. Ja. Pembers. Und hat ja auch andere reingeschrieben. Warum hat denn das Leid eigentlich nicht so häufig genutzt, dass er nicht einfach andere Leute beauftragt? Na gut, der wollte sein Markenzeichen, gell? Ja, na klar, der wollte ja sich so einen Gottstatus schaffen. Ach, eigentlich ist logischer, wenn du immer mal jemand anders nimmst, der jemanden für dich umbringt, so nach dem Motto. Ja. Ja. Ja, das perfekte Verbrechen heute mit die Dorfschönheiten. Die Dorfschönheiten. Die Death-Schönheiten. Die Death-Schönheiten. Gut, Leute. Danke. Da sind wir noch mal ein bisschen kurz noch mal ins Gespräch gekommen. Peter, ich danke dir, mein Guter. Ja, ist mir jedes Mal wieder eine Ehre, das macht Spaß. Immer noch. Yeah. Yeah. Mir war es auch wieder eine Freude, auch ein Herzensthema von mir, was ich dir, glaube ich, mehr aufgedrückt habe eigentlich. Aber ja, aber das gehört halt dazu. Ich habe dir auch schon Sachen aufgedrückt, die nicht ganz so, also die ich dann aber auch gut fand. Andersrum, die du dir auch reinziehen musstest. Mhm. So. Ich denke, es wird auch nicht der letzte Podcast über ein Anime-Thema gewesen sein oder ein Manga-Thema. Ich sag nur, One Punch! One Punch! Ich möchte ja gerne mal über Naruto sprechen irgendwann. Oder seid ihr das Essen? Nein, wir sind die Jäger. Okay, also nicht so episch. Naruto können wir auch machen. Naruto hätte auch richtig Bock, weil Naruto mag ich sehr. Dragon Ball, Digimon, ey, das muss auch alles noch. Boah, Pokémon, Alter. Pokémon, ey. Wir müssen eine Pokémon-Cast machen, wenn die Switch, wenn das Switch-Spiel rauskommt. Wenn das Switch-Spiel rauskommt. Ich hätte auch mal wieder Bock auf einen schönen, heißen Flick. Mhm. Oder machen wir das so schön, unser Musikprojekt. Wäre auch mal nicht schlecht. Aber das bereden wir jetzt ohne euch. Genau. Lasst euch überraschen. Tschüss. Macht's hübsch.